Der hat folgendes. Ja. Wunderschön. Der hat folgendes geschrieben: Ja. Sehr gutes Format und geile Folge. Hat David. Hunger gemacht. Bitte fortsetzen. Als Vorschlag hätte ich eine selbstgemachte Pizza. Dann würde man ein gutes Rezept für einen Teig bekommen und Ricky kann in seiner gewünschten italienischen Küche werkeln. Oder Ahmed-Igel steht da. Oder Ahmed-Igel geht auch. Du wirst nicht glauben, was ich, als ich es heute Mittag gelesen habe, da, ich dachte, was ist denn, wie wird denn das ausgesprochen? Metschigel? Ja, was meint der denn? Das, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, das wäre ein anderes italienisches Gericht. Metigel oder? Met gell? Metigel. So einen richtig schönen Metigel mal machen, das Metigel. wär's. Das könnten wir auch mal machen, Metigel. Metigel können wir auch machen, ja. Ja, Aber aber wüsste ich ich. jetzt gar nicht, ob du da nicht das Rezept sogar im Kopf hättest. Für Metigel? Na, man kann ja nicht genug Unterstützung haben im Leben. Metigel? Metigel. Metigel. Ja, aber Pizza ist halt, na, Steht da würde sich, da bräuchte es das? dann noch irgendwas dazu. Was denn? Ja, keine Ahnung, also nur Pizza ist Flammkuchen. ja wirklich nur dann der Teig, letzten Metigel? Endes. Nö, wieso Bleich? Nee, Bleich? ich werde da Du keine musst die Tomatensoße selbst Salami-Wursten. machen? Was soll ich machen? Du musst die Tomatensoße selber machen? Ach so, okay, ja. Also von mir aus gerne. Bleich? Bleich? Kannst du auch selbst machen, den Bleich? Naja, aber was sollst du denn da groß selber machen? Sehe ich jetzt auch nicht. Na, aber das ist schon okay. Also ich würde mich darauf einlassen. Ich mich auch. Auf Pizza. Aber es muss halt High-Level-Shit-Pizza sein, ist klar. Wie soll das sein? Ja, das Willst du musst wie du mir doch Poggio eine sagen. Spaghetti-Pizza machen? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei deiner Prüfung eine Pizza hättest machen müssen, dann hättest du dir auch was einfallen lassen müssen. Da könntest Das du ist ja auch richtig. nicht einfach nur so eine 0815 Tiefkühlpizza hinknallen. Du bist da gefragt. Okay, wüsste ich auch schon was. Siehst du? Das können wir uns mal so vornehmen und dann gucken wir mal, Guck dir was mal bitte wir. hier nur die ersten 2 Minuten an. Ach, nur die ersten 2 Minuten. Du weißt, der Ja. Abschaltimpuls, der ist rasant bei solchen Videos. So, warte. Warte mal einen Moment. Warte mal. Warte mal. Du willst bestimmt mit mir zusammen gucken, wa? Ja. Ne, warte mal. Ich muss erstmal die Technik so machen, dass ich das auch der Welt zeigen kann. Jetzt warte mal. Was aller Welt nehmen wir schon auf? Nee. Seit wann nehmen wir denn direkt auf? Seht ihr das? Das seht ihr doch. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe heute Deutschlandfunk. Ja. Nee, nicht heute. Doch heute. Das wäre eine schöne WhatsApp-Ausgabe, wenn ich einfach mal nebenbei zocken könnte. Ich bin so in mich gelassen. Ja, du bist völlig drin im Spiel einfach. Hast du schon so eine Nee, VR-Brille? lebenstechnisch bin ich einfach. Ja, da macht dir so schnell auch keiner was vor, lebenstechnisch. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir das so. Aber seht ihr Jetzt das? spiele ich erstmal hier das Hallo. Ein wunderschönes Hallo. Und dann Hello, guck. is it me you looking for? It is all. Ach, ich bin Lionel Richie in Wahrheit. Du bist Lionel Richie in Wahrheit, das stimmt. So, jetzt mache ich, geht's los. Okay? Nee. Na gut. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los, denn keiner fängt alleine an, weil es ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! So, also jetzt kommt es mit Odin. Pass auf. Sagst du Bist du mal. am Nippel oder was? Okay. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Muss man es mit Bild gucken? Also die Reaktion von ihm ist gut. Okay, Sollte man mit Bild dann gucken. muss ich jetzt hier multitaskingfähig sein. Also, pass mal auf. Drei. Jetzt mache ich es ein bisschen spannend. Zwei. Eins. Go! Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich war heute wieder shoppen. Beziehungsweise heute kam auch einiges von Amazon. Ich fange mal mit dem Kleinsten an. Da habe ich für Ostern was gekauft und zwar einen kleinen silbernen Engel für meine Freundin. Das ist Pass ein auf. Schutzengel. Ja, ich Pass hatte ihr auf. schon mal einen für die Kette gegeben. oder besorgt, geholt. Ja. Echt Silber steht hier so ja drauf. Den Link werde ich euch drunter packen. Ja, ich bei Amazon geholt für 9,99 €. Scheiße, ja, hörst du jetzt. Er hat's echt gebracht. Ja, gut. Sitzt die alte daneben, hat er den teuren Taler ja, für 9,99 € geholt. Ja, das sollte es eigentlich nicht so. Und ja, weil ich hatte schon mal ihn. Und mit so einem Keramikherz dran und also so ein Engel, so ein Schutzengel mit so einem Keramikherz. Ich weiß so. Übrigens, warum der und so der war hier aber zu schwer. Hat. Ach, das war das Highlight dieser Einkaufsfolge. Das war das Highlight. Besser wird's beim Odin grundsätzlich nicht. Ach so, schade. Sag mal, hat der einen wunderschön gesagt am Anfang? Natürlich. Ah ja, da war ich so abgelenkt von seinem klasse Bart, dass ich gar nicht aufgepasst habe. Er hat sich in dem Video von myponny.com ohne Scheiße Mähnengummis geholt für seinen Bart. Und dann sagst und das Beste war schon. Ja, wird, also sind ja versteckte Hits sind da immer dabei. Auf jeden Fall. Hidden Tracks sozusagen. Was wollte ich denn jetzt? Das weiß ich nicht. Seht ihr das? Kiekmark, seht ihr das? Das weiß ich doch nicht. Da! Ich hasse es! Was ist denn jetzt los? Dieses, also jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal unter uns. Das wird heute keine normale Ausgabe, das können wir uns nicht leisten. Ich bin so tiefenentspannt. Ich war schon joggen und ich habe schon eine Banane gegessen. Ja, das ist ja fast schon echt eine meditative Phase, die du da beschreibst. Joggen, gut. Banane essen. Also, was kommt als nächstes? Versuchst du einfach mal von einem Hochhaus zu springen, weil du denkst, du könntest fliegen vielleicht? Gestern habe ich original den ganzen Nachmittag, habe ich mich hier mit meinem Kumpel eingeschlossen in den Arbeitsraum. Und hab Broforce gespielt. Jetzt denkst du, na, das ist doch ein alter Huch. Das ist doch ein alter Huch, denkst du dir. Ja, Huch. Denk ich mir da. Haben wir doch auch schon gezockt. Ja, wir haben es einen Abend gespielt und dann ist es langweilig geworden. Aber ich verspreche dir, schnapp dir mal einen Tobi oder den Costa oder so und zock mal in einem Raum auf einem Fernseher Broforce. Es ist wahrlich das schönste Spiel aller Zeiten. Und zwar gibt es da noch diese Bonus-Levels, wo du, gibt's da einen Manikiken aus, haben wir noch bei Vierken 2.11 drüber gesprochen, über den 90er Jahre, Timecop oder so. Auf jeden Fall musst du da die Zeit anhalten. Und das Level war so schwer. Wir waren so unter Zeitdruck und da hattest du so einen Perk, dass du die Zeit verlangsamen konntest. Und wir haben es ungelogen 20, 25, 30, 35 Mal versucht das Level, wir haben es nicht geschafft, aber dann beim 71. Mal haben wir es geschafft und wir haben original die ganze Bude zusammengeschrien wie sonst irgendwas. Das war einer der schönsten Momente seit Oculus Rift. Broforce in einem Raum. Ricky, spiel das mal. Hörst du das? Hörst du das? Nee. Schnurren die nicht? Doch, die knurrt. Jetzt versucht er gerade mit dem Pfötchen aus meinem Arschloch was rauszuholen. Ja. Diese possierlichen Tierchen. Jetzt hat er den Kopf reingesteckt. Ricky. Jetzt guckt er ein bisschen irritiert. Ricky? Ja. Ich hab ich hab eine Idee. Ich auch. Ey, das trifft sich ja gut. Dann erstmal also da bin ich Gentleman genug, erstmal deine. Ich habe eine Podcast-Idee. Das gibt's doch gar nicht, ich auch. Aber meine Podcast-Idee beinhaltet dich leider nicht. Ach so, nee, dann, bei mir ist es genauso, die beinhaltet mich auch nicht. Und zwar, es ist so, du hast ja mal einen Podcast lieben und schätzen gelernt, der Schöne Ecken heißt. Ja, Moment, das muss man sehr, sehr stark einschränken. Drei Folgen dieses Podcasts habe ich mal lieben und schätzen gelernt. Mhm. Ja. Ich reboote das Ding. Mhm. Und zwar heißt der Sendung Schönere Ecken. Ja. Das wird ja wohl erlaubt sein, oder nicht? Das ist ja Schönere Ecken, nenne das Teil. Ja, ja. Meinst du, da gibt Ärger mit den Schönen Ecken, Jungs? Gibt's die denn noch? Seht ihr das? Das Problem ist vor allem, glaube ich, eher, dass Hannover abstumpft nach einer gewissen Folgeanzahl. Das ist nämlich genau das Problem der Schöne Ecken, Jungs. Wirklich, das ist nämlich genau der große Fehler, den du hier antrittst. Da bin ich schon von ausgegangen. Ich bin nämlich inspiriert von einer, Medienikone, möchte ich schon fast sagen, der sich da Odin nennt. Ich wahrscheinlich. Und zwar war ich so begeistert, als der Odin diesen Dreiteiler gemacht hat durch sein Drecksloch da. Wie hieß das? Du hast doch da mal aufgelegt. Jüterbock. Knitterburg, genau. Knitterburg, Jüterbock, du Dovi. Kretin heißt das. Oder sag mal jetzt hier ganz gechillt und mach mal nicht einen dicken, okay? Ja. Sonst fliegst du raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Beruhig dich mal, Junge. So, jetzt pass auf, hör ich mal. Und ich bin inspiriert vom Odin und Knitterburg. Und zwar werde ich in Langenhagen natürlich schönere Ecken machen. Ja. Ja. Und da werde ich auch in die eine oder andere Taverne gehen und da werde ich dann auch mal ein Bierchen ich habe mir da schon alles ausgedacht, auserwählt. Ich überlege, ob ich das mit abwechselnden Partnern mache oder mit meinem Zockpartner, mit dem ich hier gezockt habe. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem Mikrofon. Dass wir beide Tonspuren aufnehmen. Aha. Okay. Oder, ja, du merkst schon. Ja, viel Spaß beim Zusammenstellen. Da bin ich nämlich, ob man nur mich und ob das, wir müssen da mal einen Testballon machen. Einen Testballon. Ja, mach doch. Aber ist das nicht eine schöne Idee? Schönere Ecken? Wie gesagt, für mich ist das Konzept daran gescheitert, dass es irgendwann dann nicht mehr so interessant war. Ach, ähnlich du, wie bei diesem wundervollen Places-Format, das ich ins Leben gerufen habe. Das ist alles toll. Haben wir auch festgestellt, aber es wird dann, also du brauchst dann immer wieder neue Impulse, die dir dann in der Regel andere Städte bieten. Und das war für uns da der große Mehrwert, möchte ich es nicht sagen, aber also wenn man sich die New York-Folgen anhört, die beiden, da merkst du halt richtig, da willst du dranbleiben. Das war auch das Echo der Hörerschaft und die im Wald-Folge ist auch toll. Und natürlich kann man auch mal durch Stuttgart laufen, aber mir wurde danach wirklich bewusst, dass man vielleicht nicht jede Folge in einer anderen Stadt bestreiten sollte, aber dann doch häufiger mal so das Szenario wechseln. Du kannst zum Beispiel Langenhagen bei Nacht, Langenhagen am Morgen, sowas kannst du alles machen, ist klar. Hörst du mich noch? Aber nicht so gut. Nee, echt nicht? Nee, nicht mehr so gut. Jetzt ist besser nicht, ne? Jetzt ist besser, ja. Ja, das weiß ich. Ja. Ja. Ja, und wenn wir halt nur 5, 6, 7, 10 Folgen machen, dann ist es halt so, dann ist es halt durch. Ja. Aber das ist doch eine wunderbare Idee. Na, konzentrier dich doch jetzt mal auf deine Idee und mach da Findest mal. Findest du das nicht schön und auch diesen leicht provokanten Namen Schönere Ecken? Da würde ich mir noch überlegen, ob ich das mache, aber das ist halt dir ja überlassen. Aber warum? Ist mir zu unkreativ. Da einfach so sich dran zu hängen, sage ich jetzt mal. Das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Das muss genau jeder selber wissen. Ja, also das werde ich mit Sicherheit niemanden ausreden, aber du weißt, ich bin da vielleicht eher so ein bisschen, ja, ich möchte halt schon immer gerne meinen Stempel irgendwo aufdrücken und nicht so einen alten Stempel nur mit neuer Farbe bepinseln, sage ich jetzt mal. Ein Stempelrean, ne? Ja, also prinzipiell finde ich diese Idee ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Aber ich, also mein Traum war es ja immer, dass man irgendwie was anleiern kann, dass man wirklich regelmäßig in andere Städte, also regelmäßig war es natürlich nicht jede Woche, aber weiß ich nicht, alle 3 Monate oder alle 2 Monate andere Städte sozusagen erkundet. Aber ja, es muss natürlich, die Stadt muss nicht im Vordergrund stehen zwangsläufig, sondern eher die Konversation zwischen 2 Menschen, die diese Stadt gemeinsam erkunden. Das, also letzten Endes so wie diese New York Places Folge. Das war eigentlich immer meine Idee. Das ist natürlich schwierig umzusetzen. Zum einen finanziell, zum anderen ist es ja auch ein Zeitproblem, sich alle 2 Monate, alle 3 Monate irgendwo hinzubegeben und so eine Folge zu produzieren. Aber das war eigentlich immer so ein kleiner Traum von mir. Und er scheiterte dann letzten Endes eigentlich an meiner Wrestling- und MMA-Vorliebe. Da habe ich einfach keine Zeit gehabt für so einen Scheiß. Ja, aber prinzipiell finde ich das immer interessant, wenn Leute durch Städte laufen. Aber wie gesagt. Weißt du nämlich, wie ich auch darauf gekommen bin, als ich letzte Woche unterwegs war und ich mit dir ein bisschen Zeitton schlagen musste? Kannst du dich noch erinnern? Und ich dann in diesen türkischen Bäcker gegangen bin und du gesagt hast, oh, du wirst richtig geil, wenn Frauen Hochdeutsch sprechen und ich dann zu dir gesagt habe, ja, es war sogar eine Türkin. Mhm. Da habe ich mir gedacht, allein diese Nebengeräusche, es gab doch mal einen Podcast, über den wir gesprochen haben, bei Folge Quatsch, dieser Hamburger Podcast. Ja, Hamburger zum Mittag oder irgendwie so. Hamburg, ja, irgendwie sowas. Da fand ich jetzt, also ich habe nie wieder dann gehört. Ich habe nur die ein, zwei Folgen da gehört, die ich hören musste. Aber ich fand das so schön, dass ich einfach nur dieses Beruhigende im Hintergrund gehört habe. Dieses Erzählen von den Leuten, was man nicht so richtig verstanden hat. Dieses Klimpern, die Geräusche, wenn irgendwelche Teller oder so umkippen. Und dass man einfach durch Langenhagen geht, ein bisschen schnackt und dann mal so hier mal einkehrt irgendwo. Ja. Einfach mal so teilhaben lässt. Probier's doch einfach aus. Ich probiere das mal aus. Dann weißt du ja, wie es ist. Also. Soll ich das morgen direkt mal ausprobieren? Ja. Also, das ist deine Art, dann immer alles direkt nicht. Ja, aber morgen treffe ich mich mit dem wieder. Ja, mach einfach. Aber wir wollten eigentlich Broforce zu Ende spielen. Ja, spiele Broforce zu Ende. Ich meine, da kann ich dir jetzt ja keinen Ratschlag geben. Ja, ich kann dir nur sagen, wenn du irgendwas ausprobieren willst, dann probier es einfach aus. Und was jetzt gleich machen. Ja, und dann siehst du ja, was draus wird. Broforce. Welt 10 sind wir. Was? Das ist wundervoll. Toll. Wirklich, wirklich toll. Schönere Ecken. Da werde ich mit Furore verunkeln, werde ich das. Du willst wirklich schönere Ecken nennen? Weiß ich nicht. Oder die schönsten Ecken? Ja, vielleicht auch einfach was ganz anderes oder so. Kann ich machen. Also wie gesagt, also natürlich überlasse ich dir da vorhin ganz die Entscheidung. Aber es klingt, schönere Ecken. Ich weiß nicht. Ich fand schon schöne Ecken nicht so geil als Namen. Also das ist schon okay, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das war halt so in der Anfangsphase oder so die zweite Podcast-Welle, könnte man es nennen, war das, ja. Wo so neue Podcasts plötzlich irgendwo entstanden und die Namen, ja, wurden so ein bisschen kreativer. Nicht das schöne Ecken, sondern nicht kreatives, aber man hat so gemerkt, dass jeder irgendwie versucht, einen coolen Namen zu bringen. Am Anfang hieß ja alles Punkt, Punkt, Punkt, Cast oder bla bla bla Pot oder so. Astronauten und so weiter. Und irgendwann haben sie dann halt. Machen die eigentlich wirklich? Das ist mir, habe ich mir vorhin schon die Frage gestellt, ob die wirklich im Raumanzug einen Podcast machen. Ja, und ob vielleicht dadurch die Hirnleistung ein bisschen einqualmt. Die Hirnleistung stelle ich überhaupt nicht in Frage. Was ich mich neulich gefragt habe zum Thema Castronauten, was ich merkwürdig finde bei so einem Podcast-Netzwerk, und das ist kein direkter Shoot, sage ich gleich dazu. Schöne Ecken gibt's noch, kann ich bestätigen. Schön, schön. Was ich mich da gefragt habe, ist, warum eigentlich die ganzen Folgen von ihren Podcasts, die unter diesem Network sozusagen veröffentlicht werden, nicht in einem gesammelten Feed erscheinen. Also ich kann jetzt nicht, natürlich, wir machen das so und jetzt könnte man natürlich denken, dass ich deswegen das bevorzuge, aber ich persönlich würde das tatsächlich so bevorzugen, wenn es halt einen Feed gibt, also wir sind ein Netzwerk, hier ist ein Feed, da ist alles drin, was wir produzieren. Es würde für mich persönlich jetzt nur Sinn machen, weil man dadurch natürlich dann eher mal neue Podcasts kennenlernt. Ja, wenn ich jetzt weiß, okay, ich abonniere die Castronauten, die haben coole Podcasts. Vielleicht gibt's auch diesen Gemeinschaftsfeed, aber es wurde mir jetzt so nicht erklärt in dieser ersten Folge, die ich damals gehört habe. Nur das wäre für mich halt nur sinnvoll, dass man einen Feed hat, da wird alles reingekippt, was über und unter dem Banner Castronauten erscheint, um eben dann auch neue Sachen kennenzulernen. Weil so, was hat das jetzt für einen Vorteil für Hooked oder wer da dabei ist? Oder andererseits für kleinere Podcasts, die haben ja dadurch eigentlich überhaupt gar keine Vorteile. Jedenfalls jetzt für mich augenscheinlich. Ich klicke gerade die Folgen von Schöne Ecken durch und da ist eine Ausgabe dabei, ich glaube, die ist gerade angesprochen. Die ist geradezu prädestiniert für dich. Berlin Clubgeschichte. Ja, nee, ich glaube, wenn da jemand was erzählen kann. Ich höre mir diesen Typen nicht an. Nicht, weil ich was gegen die habe, aber das sind nicht die Menschen, denen ich dabei zuhören möchte, wie sie Dinge aus ihrer Sicht erklären. Wir waren ja mit denen beim Mexikaner, ne? Ja. Und ich kann dir sagen, die sind halt so da. Nee, bei mir kommt der, ja, die Abneigung aus einer anderen Ecke. Irgendwann hat einer von denen mal beim Holger Klein im Blue Moon angerufen und hat praktisch den eigenen Podcast gebracht. Das glaube ich nicht. Ja, das hat der Tobi Bayer ja genauso gemacht. Der hat ja immer da angerufen und hat so gesagt, ja, macht er so einen Podcast, einschlafen und so. Dadurch ist der Tobi Bayer zum Realitätsabgleich gekommen. Ja. Da muss man gegen vorgehen. Naja, das sind halt so diese Menschen, die dann, die sind von ihrem Produkt wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise überzeugt und nutzen einfach jede Möglichkeit, um das Ganze bekannter zu machen, mit eigentlich ganz großem Erfolg, muss man zugestehen. Ist jetzt nicht meine Art, ja, bedeutet aber nicht, dass es nicht die richtige Art sein kann. Nur, ich finde es halt nicht so gut. Aber das war der Grund, wo ich dann gedacht habe, okay, diese Typen, die mag ich jetzt nicht so. Das finde ich irgendwie albern, wenn man sich da in so ein in so eine Sendung da irgendwie einen Platz sucht, um seinen eigenen Podcast hervorzutun. Also so ganz offensichtlich halt, das finde ich irgendwie komisch. Wenn du jetzt irgendwo eingeladen wirst und jemand sagt, ja, du machst auch noch einen Podcast, dann ist das ja nochmal was anderes. Ja, aber das fand ich irgendwie merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Da halte ich es eher mit Tim Pritlove. Der macht im Endeffekt fast für gar nichts Werbung, kannst du sagen so. Ja. Und ist trotzdem einer der erfolgreichsten Podcaster. Und da sind wir schon noch bei einem anderen Thema, wenn wir schon bei Podcasts sind. Da hat der Holgi neulich wieder erzählt, dass er jetzt einen neuen Podcast an Land gezogen hat, den er produziert und für den er auch Geld bekommt. Der nennt sich Hock die Her. Ja, ist irgendwie so ein Podcast über Bayern und ist angeleiert vom Bayerischen Tourismusverbund oder irgendwie so ein Marketing-Dreck halt. Und ich bin jetzt gerade bei iTunes in der Podcast-Store oder auf der Podcast-Store-Seite und was ist natürlich direkt auf Platz 1 und ganz vorne bei neu und beachtenswert? Ja, hock die her. So, das finde ich immer so, das habe ich schon tausendmal moniert. Ich finde das so langweilig, dass sich das immer in derselben Bubble alles dreht. Und ich glaube schon, dass man da von der iTunes-Seite aus ein bisschen mehr das Ganze steuern sollte. Weil es sind wirklich immer wieder die gleichen. Ich frage mich, ob das ein Algorithmus ist, also dass die praktisch mein Konsumerverhalten irgendwie heranziehen und deswegen immer wieder dieselben Podcasts hier auftauchen oder ob das bei allen immer die gleichen Podcasts sind. Ich sehe halt immer nur 4000 Hertz in den letzten Wochen, dann gefühlt seit 3 Jahren Radio Nukular. Immer wieder. Und dann Holger Klein Podcasts und Tim Pritlove Podcasts. Und natürlich öffentlich-rechtliche und so ein Scheiß. Ja. Das finde ich, ich möchte damit ja nicht dafür plädieren, dass wir jetzt da dringend einen Platz bräuchten und verdient hätten. Aber wie lange haben wir vollgequatscht gemacht? Ein halbes Jahr? Mhm. Und maximal. Ja, und haben relativ schnell viele neue, völlig unbekannte Podcasts gefunden, die zum großen Teil zumindest mal so interessant waren, dass man sich das mal anhören kann. Von denen du aber nie hier irgendwo was gelesen hättest. Und die offensichtlich aber auch eine relativ große Community haben. Also manche davon, da hat man ja wirklich gestaunt, dass massiv Folgen gehabt haben, viele Follower und so. Also da muss eine gewisse Community vorhanden sein, aber die finden auf iTunes oder in dieser Podcast-App überhaupt nicht statt. Das finde ich irgendwie scheiße, dass da so viel untergeht und immer wieder hier auch Staatsbürgerkunde. Den haben wir ja auch dabei gehabt, relativ am Anfang, wo er damit losgelegt hat. Gut. Nee, ich möchte ja nicht die Qualität der Podcasts in Frage stellen. Die sind super. Also viele von denen, die hier vorne sind, sind wirklich gute Podcasts. Aber es sind halt immer wieder die gleichen. Es sind immer wieder die gleichen. Und das ist das, was ich so ein bisschen scheiße finde, obwohl es genügend andere Podcasts gibt, die auch gut sind, erstens, und zweitens aber auch eine gewisse Reichweite schon entwickelt haben. Nur, siehst du ja auch bei YouTube, manche Dinge haben eine enorme Reichweite, aber sind halt noch nicht bis zu mir oder zu uns vorgedrungen. Ja? Ja. Medienkuh, auch seit Jahren, immer wieder wird das Ding gefeatured. Jede Sau kennt es mittlerweile, aber es wird immer noch jedes Mal gefeatured, wenn ich da drauf gehe. Stimmt, ja. Das stimmt. Resonator, sind wir auch wieder dabei, Bits und so. Das ist eigentlich, ist das scheiße, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dass es immer wieder dieselben sind, die da aufschlagen. Aber gut, so ist es halt. Sicherlich. Ich hatte eine andere Podcast-Idee, allerdings keine allzu ernstzunehmende Podcast-Idee. Und zwar habe ich am Sonntag Walking Dead weggebinged. Die 5. Staffel, die letzten, weiß ich nicht, 8 Folgen oder so, habe ich da, glaube ich, komplett am Sonntag geguckt, um jetzt die 6. Staffel dann noch bei Sky On Demand mir reinzuziehen. Und dann habe ich mir so gedacht, das wäre eigentlich cool, wenn wir beide zusammen eine Serie gucken, die uns natürlich beide gefällt. Und dann so so ähnlich wie, wie hieß das, Talking Dead oder wie hieß das damals? Ja, The Talking Dead mit CM Punk. Genau, der war da ein paar Mal zu Gast, richtig. Sowas finde ich natürlich auch gut, weil jetzt gerade bei Walking Dead ist natürlich prädestiniert dafür, darüber zu reden. Ich weiß schon, dass es dir nicht gefällt, aber es ist einfach nur ein Beispiel, bekanntes Beispiel, ja. Ähnlich war es wahrscheinlich zu der Zeit, als Breaking Bad ins Finale ging und so. Das sind, da können, glaube ich, interessante Podcasts draus entstehen, ja. Die noch nicht mal lang sein müssen. Ja, also wenn du halt einfach direkt nach einer neu erscheinenden Folge dich da hinsetzt und kurz über das Gesehene sprichst, das ist dann unter Umständen mal eine halbe Stunde, bestimmt manchmal auch 2,5 Stunden, je nachdem, was halt passiert ist. Aber das stelle ich mir interessant vor, weil du natürlich auch ein gewisses Knowledge hast, was den Background vieler Serien und Schauspieler angeht. Und ich bin halt unfassbar gut aussehend. Und das sieht ja immer bei Hörern so. So eine Kombination aus Wissen und geile Menschen. Das ist ein ganz tolles Radiogesicht, das muss man wirklich sagen. Ja, Brustring-Talk sehe ich gerade. Der neue VfB Stuttgart-Podcast. Wie heißt der Talk? Brustring-Talk. Brustring-Talk, ja. A little bit clumsy, this name. Ja, sind aber auch alles keine Profis, Chris. Schönere Ecken. Ja, mir geht's aber nur um einen holprigen Namen, Brustring-Talk. Ja, ich weiß schon, nee, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Nee, aber ja. da müsste man natürlich eine Serie erstens mal finden, die uns beide gleich interessiert. So. Am besten von Folge 0. Ja, das ist klar, also mittendrin kannst du nicht anfangen. Und ich weiß gar nicht, ob das mit so einer Netflix-Serie funktionieren würde, weil es ja da oft so ist, dass Leute das sehr, sehr schnell weggucken. Das passiert bei mir nicht, habe ich die Zeit nicht für. Das weiß ich bei mir ja auch nicht, aber dann ist doch gut. Für die Leute, die sich das anhören, ich stelle mir halt das Szenario vor, wie jetzt bei Walking Dead beim Season-Finale. Ja. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Leute sich so eine Folge dann einen Tag später mal gerne angehört hätten. Ich hätte jetzt fast eine Frage gestellt, aber die würde, glaube ich, du hast die letzte Folge noch nicht gesehen, ne? Walking Dead? Ja. Nee, ich habe jetzt die 5. Staffel fertig. Bist du so einer, der bei Spoilern völlig ausrastet? Ja, ah, okay, nicht bei allen Serien. Bei Walking Dead war bislang eigentlich auch nicht, aber die 5. Staffel, die war jetzt so gut, dass ich da wirklich sage, nee, da möchte ich eigentlich nicht viel wissen. Obwohl ich. Du weißt, wer stirbt in den letzten Folgen. Nee, das weiß ich nicht. Also dann möchte ich es auch nicht hören. Nee, also ja. Ich habe mich da richtig reingeguckt in Walking Dead, kann man sagen. Also verguckt hast du dich fast schon. Ja, am Anfang fand ich es interessant, dann fand ich es ein bisschen langweilig, dass die nicht mehr mit der Vorgeschichte gemacht haben. Irgendwie, es gab ja in der ersten Staffel immer noch so diese Flashbacks, dass sie kurz so in frühere Zeiten zurückgeguckt haben und so. Das dachte ich, das kommt ein bisschen mehr. Fand dann die Serie eigentlich auch weiterhin gut, so in der zweiten Staffel, auch in der dritten Staffel. Ich glaube, die dritte war das mit diesem Augenklappenmann da, oder? War das die dritte? Oder mit war das dem die vierte? Governor. Ja, also da fand ich, hat es ein bisschen nachgelassen so. Und mit der 5. Staffel, muss ich sagen, ist das jetzt, also, das ist ja nicht. Irre. Das ist wirklich irre. Also, hast du denn da die Serie schon im Kopf, lieber? Nee, ich habe das nur mir jetzt am Sonntag ist mir das so gekommen. Da habe ich auch darüber nachgedacht, dass das immer so das Tolle war, am Wrestling gucken, sich danach darüber zu unterhalten. Mhm. Also nicht das Gucken an sich. Das war natürlich damals auch noch okay. Weil da konnte man natürlich auch gut sinnieren und reininterpretieren, was du natürlich in der Serie auch kannst. Das war mal das Großartige beim Wrestling. Ja, genau. Warum wurde die Entscheidung getroffen und wie wird's weitergehen? Das war immer das Tolle. Nur, dass halt dieser Überraschungsmoment, den du jetzt in Serien hast, beim Wrestling überhaupt nicht mehr stattfindet. Also letzten Endes. Aber fand statt, ja. Ja, damals fand es noch statt, ja. Aber mittlerweile ist es halt so, dass kannst du halt sagen, ja, passiert eigentlich genau das, was vor 2 Wochen auch passiert ist. Und das in der Endlosschleife. Aber ich habe jetzt keine Serie spontan, die mir da einfallen würde, die in der nächsten Zeit irgendwie starten würde. Was startet denn? Ich weiß es auch nicht. Ja, meistens kriegt man es ja immer erst so mit, wenn es zu spät ist, hat man immer das Gefühl. Also so geht mir es bei Netflix-Serien mittlerweile. Dass ich da immer irgendwie so ein Ticken zu spät mit aufspringe. Zu spät in Anführungsstrichen. Ist ja mein Problem, wenn ich die Serie gucke. Aber Narcos ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da hat ja jeder drüber geredet, als das rauskam. Habe ich mir jetzt am Sonntag auch angeguckt. Und zuerst habe ich mir 5 Minuten auf Deutsch angeguckt. Das ging gar nicht, weil natürlich versucht halt ein Deutscher einen spanischen Akzent zu sprechen. Ja, da habe ich ja auch die ersten Folgen gesehen, aber da kam mir gar nicht die Idee, das auf Deutsch zu gucken. Naja, ich habe so gemacht, ich habe auf Englisch gestellt und habe gesehen, okay, die sprechen viel Spanisch und es wird untertitelt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, naja, gut, jetzt guckst du es halt auf Deutsch. Dann wird's ja auch, und also weißt du, das ist ja dann wahrscheinlich auch Spanisch, dann ist es halt trotzdem untertitelt. Aber die englischen Passagen, die dann praktisch synchronisiert werden mussten, sind aus meiner Sicht so schlecht synchronisiert, dass ich es dann auf Englisch weitergeguckt habe, die erste Folge, und da war ich begeistert. Kann man nicht anders sagen. Also das ist definitiv eine Serie, die ich jetzt ganz schnell weggucken werde. So muss man es fast schon sagen. Ja, entweder nimmt man eine Serie, die anläuft, oder eine, die uralt ist. Aber uralt ist auch so eine Sache, ne? Ja, es kommt halt. Und wir nehmen keine Free-TV-Serie, sondern nur die im Pay-TV produziert wurde, weil ich gucke nicht 22 Folgen pro Staffel. Das kannst du abhaken. Ach, du meinst sowas wie Gotham oder so? Wie Gotham oder. Da muss ich auch noch ein Update geben. Ja? Ich habe ja. Gotham ist ja auch so wie die meisten Free-TV-Serien irgendwie so, da gibt's sozusagen Staffel 1a und Staffel 1b, also nach so einer Pause geht's weiter. Und die, ich habe jetzt leider diese Bewertung nicht mehr hier drinne, die ich der Serie gegeben habe. Aber auf jeden Fall pendelt die sich so auf einem Mittelmaß ein. So Hälfte der ersten Staffel. Und da habe ich gedacht, na gut, jetzt gucke ich mir mal an, wie dann der zweite Teil der ersten Staffel so losgeht. Ich kann es jetzt nicht mehr gucken. Es gibt wirklich viele Charaktere, die ich hochinteressant finde und spannend und auch die Schauspieler finde ich gut. Nur die zwei wichtigsten, die ertrage ich halt überhaupt nicht. Das ist natürlich schwach. Diesen Ben McKenzie, der den James Gordon spielt da, der von, wie hieß die Serie nochmal? Die 90er-Jahre-Serie mit den reichen Teenagern, wo der mitgemacht hat. OC California. Ja, das ist. Wer auf die Idee gekommen ist, den als James Gordon zu besetzen, das geht für mich überhaupt nicht in den Kopf rein. Also, der hat ja noch nicht mal diesen kantigen Gesichtsausdruck von James Gordon, den ich so mit James Gordon verbinde. Weißt du, schon so ein bisschen kantigen Typen so. Ja. So. Dann der diesen Harvey Bullock spielt da, den finde ich auch scheiße, der geht mir auch tierisch am Arsch vorbei. Und ganz schlimm finde ich die Alte, die Barbara spielt, von James Gordon, die Olle. Ja, ist sie wichtig in der Serie? Sie hat schon, also es ist schon eine wichtige Nebenrolle, sagen wir mal so. Aber die overacted alles so extremst. Also das ist unerträglich zeitweise und wird auch so richtig schmalzig und da rollen dir die Fußnägel hoch, wirklich. Und in der zweiten Hälfte der ersten Staffel kommt jetzt noch so eine neue mit dazu. Das ist so eine Ärztin, ich weiß nicht jetzt, wie die heißt oder so, ist ja auch scheißegal. Die war ziemlich geil. Aber dann wird so direkt mit dem Dampfhammer dir so eine Liebesstory praktisch aufs Auge gedrückt. Weißt du, so, James Gordon wurde ja, oder hat er seinen Dienst quittiert oder wurde rausgeschmissen oder so und muss jetzt in so einer Irrenanstalt für Recht und Ordnung sorgen. Im Arkham Asylum? Nee, genau. Und sie ist da Ärztin normalerweise im Frauentrakt, muss aber jetzt mal im Männertrakt kurz aushelfen und sofort entsteht so ein Knistern zwischen den beiden, obwohl er natürlich tierisch noch in Barbara verknallt. Nein, hör auf, ey, hau ab, geh mir weg mit dem Scheiß. Und wen ich halt wirklich toll finde, ist der, der Typ, der den Pinguin spielt, den finde ich echt, also den finde ich großartig. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt, der Schauspieler, aber den finde ich toll. Ich finde auch das junge Mädel, die Catwoman da verkörpert, finde ich auch nicht schlecht. Ist auch gut gemacht. Achso, das muss man vielleicht auch noch sagen, der den jungen Batman spielt, auch ganz schlimm. So ein junges Kind da halt, so, weiß ich auch nicht, wie der heißt, der hat den jungen Bruce Wayne spielt. Ja, und dann, das mehr muss ich ja nicht sagen, oder? Also die drei, vier wichtigsten Charaktere, mit denen kann ich nichts anfangen. Mit zwei, dreien kann ich was anfangen. Also da gibt es, glaube ich, genügend andere Serien, die man sich angucken kann. Ab September kommt Luke Cage, eine neue Netflix-Serie im Marvel Television Universe. Ah, ist wieder Marvel. Das Comic-Zeug, das geht mir ein bisschen am Arsch. Geht mir leider auch auf den Sack inzwischen, muss ich sagen, ja. Es ist halt nichts Originelles so richtig mehr dabei und nichts, was mich so richtig umhaut. Aber das heißt ja nicht, dass was Tolles kommen kann. Ja, also, aber auch diese ganzen Filme, die jetzt kommen, bis auf Civil War, diese X-Men-Dinger, boah, ist der Trailer schlimm geschnitten und so. Und nee, boah, ist das langweilig. X-Men hat bei mir noch nie gefruchtet. Ich werde es mir aber irgendwann mal angucken. Dank ist so ein Sonntagnachmittag-Film. Ja, dank Deadpool. Also wenn ich den nicht gesehen hätte, hätte ich mir X-Men, also da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, mir das noch irgendwann mal anzugucken. Aber da fand ich zum ersten Mal dieses X-Men-Universum interessant. Mit diesen durch Deadpool. Ja, weil ich weiß schon, dass die Filme dann nicht so sind, ist mir schon klar. Aber es hat mich doch so heiß gemacht, herauszufinden, was da eigentlich los ist und so mit den ganzen X-Männern, dass ich mir gedacht habe, mal irgendwann musst du dir das mal angucken. Was ich auch noch angefangen habe, ist How to Get Away with a Murderer. With a Murder, so heißt es genau. Das würde ich schon nicht gucken, weil das ist so eine Vox-Nachmittagsserie, die läuft dort da irgendwie ganz schlimm. Und da denke ich mir, das ist so ein Hausfrauending. Ich kann es noch nicht einschätzen, sage ich gleich dazu. Ja. Weil ich habe jetzt halt nur die erste Folge gesehen. Die kommt nicht ganz so schlecht rüber, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt, die erste Folge fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich kann mir zwar noch nicht so richtig vorstellen, wie das über mehrere Staffeln tragen kann, das ganze Ding. Aber ja, ist aber jetzt auch keine Serie, die ich jetzt weiterempfehlen würde, im Sinne von, musst du unbedingt mal jetzt reingucken oder so. Wenn du Zeit hast, kannst du dir angucken. Ich muss übrigens ein bisschen bei Batman vs. Superman zurückrudern. Habe ich ja bei Firken 2L war drüber losgewettert mit dem Pocho. Und ich muss sagen, wenn man nochmal drüber nachdenkt und das wirklich in Relation bringt mit so welchen Dingern wie Transformers oder so, was ja wirklich ähnlich schlimm ist, ist es schon besser. Und ich muss nochmal sagen, Jeremy Irons als Alfred, ne? Ich weiß nicht, ob du ein Bild vor Augen hast. Ja. Ja, ist wirklich der beste Alfred ever. Finde ich wirklich, muss ich nochmal sagen, super Gal Gadot als Wonder Woman. Ich habe keine Ahnung, wer die da irgendwie, dieser ganze Film ist so ein Baukasten und das ist wirklich so unrund, dieses Scheißding. Aber Gal Gadot, optisch muss man sagen, ein Granätchen. Und Ricky, wirklich, der Ben Affleck, der ging mir überhaupt nicht auf den Sack. Ich fand den wirklich in Ordnung. Ja, den Jeremy Irons, ich habe mir jetzt gerade auch bei Google nochmal Bilder angeguckt. Ja. Ich stelle mir Alfred halt nicht so vor. Du stellst ihn nicht so vor, okay, aber in der Comic-Lore gibt es durchaus diesen Buddy, ich habe unfassbares Technik-Knowledge, Alfred, den gibt es tatsächlich und den finde ich ziemlich viel geiler als diesen hardcore-öden Butler-Style, weißt du? Und so denke ich mir auch, Gottlichen. Ja. Dann habe ich mir noch was angeguckt, diese Ostertage. Und zwar Winter on Fire. Das ist eine Dokumentation. Winter on Fire. Ist eine Dokumentation über diese, ja, über diesen, ich sag mal, Maidan-Winter, als sie doch da in Kiew auf dem Maidan demonstriert haben. Ist interessant, weil man so ein paar Sachen mitbekommt, die man eigentlich im Fernsehen, auch in der Tagesschau, gar nicht so direkt vermittelt bekam damals. Also natürlich so im Großen und Ganzen ist alles klar, was es da ging, aber auch wie da die Konflikte immer drastischer geführt wurden und wie es wirklich immer aussichtsloser wurde und immer brutaler, das wird da ganz gut dargestellt. Es ist ein bisschen, muss man sagen, mit einer Pro-Demonstrantenbrille gefilmt, ist ja nachvollziehbar, aber mir fehlt da so ein bisschen auch der Blick über den Tellerrand hinaus, weil es waren halt nicht nur gute Menschen, die da auf diesem Maidan mitgemacht haben. Da sind ja auch wirklich viele nationalsozialistische Gruppen, die sich da angeschlossen haben. Das wird so ein bisschen außen vor gelassen. Ich bin dennoch der Meinung, dass da so ein paar Nationalsozialisten interviewt werden und dann die Aussagen, die da getätigt werden, so ein bisschen verklärt werden. Das kann man aber erkennen und ist dann aus meiner Sicht nicht mehr ganz so wilde. Ja, wenn du das halt selber merkst, dann kannst du das für dich selber in Relation setzen, ob du das Ganze für bare Münze hältst oder ob du das für richtig hältst, was die da so sagen. Aber prinzipiell ist es halt einfach mal interessant, so diese Brutalität direkt zu sehen. Die ist nämlich an mir so ein bisschen vorübergegangen. Also man hat natürlich schon mitgekriegt, dass da auf einmal Leute gestorben sind, aber es ist schon Wahnsinn, wie sich da so ein Ding entwickelt, so ein Movement. Ja, so eine kleine Demonstration oder eine überschaubare Demonstration, dass die solche extremen Auswirkungen haben kann, wie wir sie ja heute noch zu spüren bekommen. Also das ist aus diesem Sinne ist das wiederum sehr interessant, sich das anzugucken. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass die Dokumentation so ein bisschen versucht, den Klitschko irgendwie ans Bein zu pissen. Also ist, wenn es irgendwie mal um andere Politiker geht, nicht um den Januschenko oder wie der Vogel hieß. Ja. Da fühlt sich schon wieder so weit weg an, diese Euromaidan-Nummer. Ja, ja, ja, ja. Dann kommt immer Klitschko mit ins Spiel und wird, also dem wird da, dem, ja, der, sagen wir mal so, ist auch nicht unbedingt gerade der Gewinner dieser Dokumentation. Vor allen Dingen mit seinem schwachen Ukrainisch, ne? Ja, ist ja wirklich, also. Das kann, ja, aber ist doch so. Ja, keine Ahnung, darüber wurde nicht gesprochen. Also es ging halt mehr oder weniger darum, dass die ganzen Demonstranten keinen Bock hatten auf das Gelaber von Klitschko und er da zwar mehr oder weniger wie so ein Fels in der Brandung sich hinstellt, aber keiner hat Bock auf den Vogel. Aber ich glaube, das ging den Leuten da mit ganz vielen anderen Politikern auch so. Ich fand es halt nur merkwürdig, dass man diesen Klitschko wahrscheinlich, weil er so bekannt ist, nimmt man sich dem da so an. Aber das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass man sich da, was Opposition angeht, so auf die Klitschko-Seite eingeschossen hat. Aber wie gesagt, insgesamt ist das eine Doku, die man sich unbedingt mal angucken sollte. Die wurde auch, wenn ich das jetzt hier gerade richtig lese, für einen Oscar nominiert. Also das ist ja schon mal auch ein gewisses Qualitätsmerkmal. Also das kann man sich definitiv mal angucken, finde ich. Und wenn wir schon bei Netflix sind, habe ich mir noch was angeguckt, Chris. Und jetzt komme ich zu meinem größten Netflix-Fiasko überhaupt. Fiasko? Ja, weil wir haben, glaube ich, beide davon geschwärmt, dass Serdar Somuncu so einer der wenigen deutschen Comedians ist, der uns erreicht, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mir sein Programm da bei Netflix angeguckt. Man muss sagen, das ist von 2011, also nicht ganz aktuell, aber ich sag mal so, lustig ist lustig. Und das war gar nicht so lustig, muss man ganz ehrlich sagen. Also, weil die Substanz nicht da war, weil er überpaced, hätte das so Munch überpaced, gerne mal. Ja, ja, mit überpaced habe ich aber da kein Problem. Du kannst, aus meiner Sicht, ja, ich bin, da muss man hier nochmal sagen, ich bin wirklich ein Comedy-Freak. Also ich versuche fast jede Woche mindestens ein neues Set von irgendwelchen Comedians, meistens aus L.A., mir reinzupfeifen. Letzte Woche habe ich mir viel aus New York angeguckt. Ich liebe gute Comedy. Das muss nicht unbedingt schwarzer Humor sein, das muss nicht Pippi Kaka, es ist scheißegal. Smarter, muss aber auch nicht smarter Humor sein. Es muss überhaupt gar nichts sein. Es muss einfach lustig sein. Und lustig ist lustig. Ist einfach so. Und ich habe mir bei Serdar Somuncu schon so erhofft, dass er so immer wieder so den Leuten praktisch ein Lachen abbringt. Aber im selben Moment erkennen die auf einmal, dass sie über sich selber eigentlich lachen müssten. Also dass er denen sozusagen den Spiegel vorhält. So ein bisschen. Und gerade wenn es um Rassismus geht und so, dass er da diesen Alltagsrassismus den Leuten mehr in den Kopf hämmert. Sowas in der Art habe ich mir irgendwie erwünscht. Ja, so ein Humor. Und es war dann halt so, ja, schon immer so die große Fresse, die man halt von ihm kennt. Ja, dieses typische laut los poltern und ficken vor zu Hure sagen und so. Ist ja alles, also das gibt's doch gar nicht. Ist alles völlig in Ordnung, kann er bringen. Aber ich find's dann irgendwie schade, wenn das die Lacher sind. Man hat schon gemerkt, dass das Publikum manchmal auch irgendwie aus meiner Sicht an der falschen Stelle gelacht hat, halt eben, wenn er dann wieder gesagt hat, ja, dann habe ich ihr meinen Schwanz reingeschoben und so. Und dann lachen die Leute halt. Und dann kommt eigentlich so ein Witz von hinten durch die Brust, der dann beim Publikum nicht richtig verfängt. Ja, und ich kann ja dem Publikum keinen Vorwurf machen. Ja, also es ist ja dann schon der Comedian. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe 6 von 10 gegeben für seinen Hassprediger. Das ist ja, glaube ich, mit so sein bekanntestes Bühnenprogramm. Also habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft und bin wieder zu der Erkenntnis gelangt, es gibt einfach keine wirklich guten deutschen Comedians. Ich kenne keine. Kenne niemanden. Olli Schulz mit Abstrichen, also den finde ich noch am besten, Stand jetzt. Aber es wäre jetzt auch keiner, von dem ich mir ein 1,5-Stunden-Special anschauen. Natürlich müsste. Beatrix von Storch ist auch eigentlich ein relativ legiter Comedian, auch gerade, was man gerade bei Facebook und Twitter so liest. Ja, aber ich stehe nicht darauf, wenn sich Leute verkleiden. Das ist nicht so mein Ding. Also da. Ja, gut, da bin ich bedacht, ja. Nee, da bin ich wirklich, also gesegnet, ja Gott sei Dank, jetzt in dieser Internetzeit mit den Möglichkeiten über YouTube und Periscope und was Vimeo und was es alles gibt. Da kannst du so viel gucken. Mein größter Traum wäre mal so eine Comedy-Tour mitzumachen. Einfach in den USA so eine Woche lang L.A., eine Woche lang New York und da meine Lieblingscomedians mir anzuschauen. Das wäre noch ein Traum von mir. Ja. Ich hab so ein ganz tolles Mädchen, habe ich da kennengelernt, die Comedian ist Blair Soki, heißt die. Blair Soki. Die ist cool. Ja, so ein junges Mädel, die jetzt da in New York irgendwie rumhüppelt auf den Bühnen. Ah ja, gibt schon tolle Comedians. Leider nicht in Deutschland, muss man nochmal dazu sagen. Das stimmt, ja. Und Chris, jetzt muss ich, ich bin halt eine Übergangsmaschine. Und von diesem Thema, es gibt keine deutschen Comedians, komme ich zu einem nächsten Thema, das mir durch den Kopf ging. Und zwar ich dachte eigentlich, ich habe überhaupt nichts zu erzählen heute. Aber guck mal. Ich habe auch überhaupt noch nichts zu erzählen. Ja, pass mal auf. Ich habe mir beim Deutschlandfunk so ein Feature angehört. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hieß. Das hieß Zukunft TV. Was kommt nach der Glotze? Und Alter. Dann gehen die zum Typen, der eine YouTube-Sendung macht. Die heißt Sophisticated oder so? Keine Ahnung, irgendwie so. Und er selber erzählt so, wie er dann immer eine Woche lang seine Sets zusammenschreibt und so. Anderthalb Seiten sind das immer. Und ja, du musst auch an jedem Witz musst du auch feilen. Also das ist nicht so, dass die einfach so rausplumpsen und so. Und er hat aber schon so eine ganz vornehme Art zu sprechen, wo ich mir schon dachte, okay, das kann einfach nichts werden. Das kann nichts werden. Der Typ ist null lustig. Ja, also auch beim Interview merkst du da überhaupt. Hat er eine Comedy-YouTube-Seite? Ja, schon so in diese Floyd-Richtung, ja. Also sein Anspruch ist, den Leuten Informationen mitzugeben, seine Meinung kundzutun und aber das Ganze auch noch lustig aufzubereiten. Funktioniert. Für so eine Art und Weise, mir wenn es Nachrichten, Videospiele, News, Film-News oder sonst irgendwas mir beizubringen, bin ich für so welche Sachen wie Le Floyd macht einfach viel zu alt, habe ich das Gefühl. Dieses Angeschreie. Warum schreien denn die immer so? Warum reden die denn immer so schnell? Dieses Geschreie plus Gerede plus diese harten Cuts. Da denke ich mir immer, geht das nicht ein bisschen entspannter, Leute? Ja, auf Vimeo. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Auf Vimeo nehmen sich die Leute mehr Zeit. Also Gott sei Dank. Ich vermute, aber ich merke es bei mir selber auch, wenn ich auf Vimeo mir ein Video anschaue, nehme ich mir schon mehr Zeit, das Video anzugucken. Also ich gehe prinzipiell davon aus, dass die Qualität höher ist, weil du halt bezahlen musst für Vimeo, wenn du da Content zur Verfügung stellen möchtest. Und denk mir dann, okay, wenn es nicht nach 3 Minuten klickt bei mir, guckst du halt 10 Minuten. Ja? Bei YouTube, auf YouTube gebe ich Videos keine Minute. Ich gebe ein Video keine Minute. Es muss nach einer Minute verfangen oder ich muss nach was Gezieltem suchen, klar. Aber wenn es nach einer Minute nicht klickt, ist vorbei. Und das ist, glaube ich, die Idee hinter dieser ganz aufgeregten, schnellen Art, immer wieder zu cutten, neues das Thema, neue Denkprozesse, dass du überhaupt gar nicht so, also dass du mehr oder weniger gefangen bist in diesen schwachsinnigen Monologen, die halt da fehlt, also die sind halt null investigativ, ein Stück weit zwar intelligent. Das will ich gar nicht sagen, ob die Leute nicht investigativ da irgendwie an ihre Sendung rangehen oder ob sie intelligent sind, das glaube ich schon. Aber diese Art und Weise, das darzubieten, das ist einfach so unfassbar unästhetisch und na, für mich ist es halt nicht investigativ, wenn du die Sachen droppst, die du halt an der Tagesschau siehst. Also für mich ist es dann halt, weißt du, wenn du noch so einen Fact oben drauf setzen kannst oder irgendwas. Also schwer das jetzt zu erklären, aber es gibt Menschen, die das können. Mit Sicherheit gibt es da auch Deutsche, die das können. Das kann zum Beispiel sehr das Sumuncu super, wenn der in einer Talkshow ist. Ja, hast du immer das Gefühl, du kannst dem nicht so richtig ans Bein pissen, weil der hat fast auf jede Frage eine Antwort, die er auch mit vermeintlichem Wissen untermauern kann. So, und das gefällt mir dann wiederum. Also das finde ich toll an ihm, dass halt irgendeiner sagt, ja, aber Sie wissen ja selber, wie es in Neukölln aussieht, gehen Sie da mal als Frau auf die Straße, und dann haut der dir halt irgendeine Statistik um die Ohren, die belegt, dass es woanders in nicht so sehr mit Ausländern besetzten Vierteln ähnlich ist. Ja, auf jeden Fall. Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich dieses Gefühl in letzter Zeit öfters habe, dass ich mir denke, entweder verstehe ich das nicht, bin ich entweder zu dumm für oder ich bin wirklich zu alt für. Und dabei kann ich profund gar nicht sagen, was zu alt für bedeutet. Aber es gibt immer mehr Sachen, wo ich mir denke, das ist nichts mehr für mich. Das spricht mich nicht mehr an. So zum Beispiel eben diese Le Floyd-Videosachen, wo ich mir denke, das ist so unästhetisch und scheiße produziert alles und unangenehm produziert. Da denke ich mir, nee, aus dieser ganzen Art und Weise etwas zu produzieren, bin ich raus. Dann ist das mit MOBAs. Wenn irgendein neuer Spieletrend in die Spieleszene reinkam, dann habe ich mich immer automatisch damit beschäftigt und das war mir nicht automatisch fremd. Auch wenn es mir nicht gefallen hat, konnte ich immer verstehen, was die Faszination dahinter ist und warum die Leute spielen. Das geht mir aber völlig bei MOBAs ab. Ich denke mir, ich habe jetzt dieses Smite gespielt und ich wollte auch Paragon spielen, aber Paragon muss man 20 € für die Alpha bezahlen. Okay. Und da habe ich mir gedacht, ich habe dann, wie gesagt, dieses Smite gespielt und das ist nichts für mich. Das ist einfach nichts für mich. Aber du sagst es ja schon. Es ist halt einfach nichts für dich. Anscheinbar bin ich jetzt. Aber das so hat doch nichts mit dem Alter zu tun, sondern. Weil ich denke mir, wieso hat das nichts mit dem Alter zu tun? Es spricht mich nicht mehr an. Und dann bin ich automatisch aus etwas rausgewachsen. Und das hatte ich vorher irgendwie noch nie, so dieses Phänomen. Ich möchte gar nicht sagen, das Problem, weil mir ist es egal, wenn mich was nicht anspricht, dann spricht es mich halt nicht an, gut und fertig, so, ne? Aber es gibt doch bestimmt auch Leute in deinem Alter, die sehr wohl von Smite angesprochen werden. Von MOBAs, sagen wir MOBAs. Ja, gibt's doch bestimmt. Ja, also deswegen würde ich es nicht unbedingt aufs Alter festmachen, sondern das ist halt nichts mehr für dich. So wie, weiß ich nicht, jetzt fällt mir nichts ein. Du guckst zum Beispiel ja wahrscheinlich auch nicht mehr King of Queens, hast du früher wahrscheinlich häufiger geguckt. Richtig. Aber ist halt jetzt nichts mehr für dich, weil dich andere Sachen mehr anmachen. Ja, es ist wahrscheinlich so. Also natürlich, diesen Cut gab es wahrscheinlich vor 20 Jahren auch schon mal, als ich dann nicht mehr so die Hardcore-Kinder, also so Kinderfernsehen geguckt habe, ne? Ja, vermutlich ist das sowas Ähnliches. Und das ist ja das Tolle, dass es genug anderes gibt. Schlimm wäre es ja, wenn es jetzt nur noch solche Spiele gäbe. Ja, oder vermehrt. Hauptsächlich legen die Produzenten darauf ihr Augenmerk, so MOBA-Spiele da irgendwie an den Start zu bringen. Genau. Das wäre scheiße. Aber das Schöne ist, dass es so viel Content gibt, und so viel guten Content auch, dass man sich da gar nicht auch reinfuchsen muss unbedingt. Also da sagt man halt, nö, diesen Trend oder dieses Genre lasse ich komplett aus. Ja, genau, richtig. Und das fing schon vor einem Jahr an, als wir hier so im Bekanntenkreis extremst gehypt, jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, aber es ist einfach die Serie aus meiner Kindheit, die ultimative Serie aus meiner Kindheit, Dragon Ball Super. Da kam ja jetzt nach 15 Jahren kam er jetzt nach Dragon Ball Z und jetzt Dragon Ball Super kam halt die dritte Staffel, sagen wir mal. Und da, ich habe mir gedacht, Alter, ich habe alle 200 oder 176 Folgen, keine Ahnung, wie viele es da gab, geguckt, alle Folgen geguckt, zweimal oder so. Und ich habe mich so drauf gefreut auf dieses neue Dragon Ball. Und ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt und ich fand es nur noch einfach nur scheiße. Ja, aber das geht mir mit vielen Sachen so. Bei mir ist es oft mit Musik, ja, dass ich irgendwas überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass mir diese Art Musik mal gut gefallen hat. Musik ist für mich halt immer super zeitlos, weil bei Spielen ist es halt so, also zum Beispiel jetzt am Wochenende saß ich davor und habe mir wieder überlegt, ob ich mir die alten GTAs holen soll. Ja. So, dann habe ich mir ein paar Videos angeguckt auf YouTube, wie scheiße die Grafik denn jetzt ist. Wobei bei Videospielen ist die Grafik das eine, da kann ich verstehen, wenn dann das völlig abfuckt, bin ich nicht so. Ich denke mir, okay, ich ziehe da höchstwahrscheinlich noch irgendwie in meinem kleinen Kosmos noch eine gewisse Sympathie raus, aber das Spielerische, du kannst meiner Meinung nach in GTA 3 nicht mehr spielen. Es ist so clumsy, es ist so. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, nee, ich könnte das Spiel nicht so genießen, wie ich es hätte damals können und ich habe auch keinen Bock, mich jetzt da nochmal aus nostalgischen Gründen an so einem schlechten Gameplay irgendwie zu ergötzen. Also es ist einfach mit den Maßstäben, die ich heute an ein Spiel setze, kann dieses Spiel nur scheitern. Und dann auch noch mit dieser Bürde, eines der besten Spiele zu sein. Ja, deswegen hole ich es mir ja, oder deswegen würde ich es mir ja holen, weil jeder sagt, wie toll das ist hier, dieses San Andreas zum Beispiel. So, aber wenn ich das spiele, zum ersten Mal, würde ich denken, was denn das für ein Dreck? Und dann denke ich mir, nee, lass ich. Also es ist bei Musik halt dann, die ist halt zeitlos, ja, also das ist jetzt nicht so, dass du eine Platte auflegst und denkst, ja Mensch, die knistert aber anders als die neuen Platten oder so. Ja. Es ist halt zeitloser. Aber da fällt es mir halt auch auf, dass du Sachen heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst, warum sie dir gefallen haben. Mhm. Oder beziehungsweise vielleicht kannst du es nachvollziehen, aber spricht dich halt heute nicht mehr an. So einfach ist es. Ich wollte noch einen Nachtrag zu diesem, wie ist das? Was habe ich gesagt? Wie ist der YouTube-Kanal von dem Typen? Sophisticated, irgendwie so. Auf jeden Fall der tolle Witz, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der wahnsinnige Witz, ja, den er dann in der Sendung gebracht hat, in diesem Deutschlandfunk-Feature, Da würde, wenn wir jetzt in einem Deutschlandfunk-Feature wären, da würde man natürlich versuchen, on the point da wirklich ein richtig geiles Ding rauszuhauen. Und ich gehe davon aus, dass der das auch so gemacht hat. Ja, wir hätten kein Problem damit. Ja, pass auf. Es ist, sagt er so, ja, und zwar auch in dieser Sprechhaltung. Ja, die Bundeswehr sendet ja jetzt Tornados nach Syrien. Ja, Mensch, erst dachte ich, das wäre eine Nachricht vom Klimagipfel. Nein. Ach, komm. Juhu, und dann habe ich mir so gedacht, alles klar. Und das, auf was ich eigentlich jetzt kommen wollte, ist... Ich hätte gelacht, wenn er ins Mikrofon dann gepupt hätte. Ja, das hätte er machen können. So ein Tornado irgendwie, aber das... diese ganze Reportage im Deutschlandfunk, wenn du dir die Reportage anhörst, wenn du dir die Meinungen anhörst, dann merkst du, wie sich diese ganze Branche, also diese, die nicht direkt... an diesem, wie soll man das ausdrücken? Ich habe immer das Gefühl, da versucht jemand übers Internet zu sprechen, der eigentlich null Ahnung hat vom Internet. Da war auch noch Jörg Pilawa dabei. Oh, ja? Das finde ich immer gut. Jörg Pilawa macht jetzt eine neue... Das meinst du jetzt ironisch? Natürlich meine ich das ironisch. Ja, man muss ja immer vorsichtig sein. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja Medienfachmann. Ich habe ja überall meine Antennen aufgestellt. Jörg Pilawa kriegt im NDR eine neue Sendung. Und jetzt halte ich fest, es handelt sich um Trödel. Verticken im Fernsehen. Apropos neue Sendung. Dann sagen die so, Jörg Pilawa war bei Sat.1, ist dann zur ARD gegangen, zum ZDF und dann wieder zurück zur ARD und war Gastgeber 30 diverser Fernsehsendungen. Und dann fangen sie an aufzuzählen. Unter anderem Jörg Pilawa das Quiz, Jörg Pilawa das Star-Quiz und Jörg Pilawa das große Osterquiz. Und dann habe ich mir so gedacht, Alter, das gibt's da überhaupt nicht. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, er hat dann hier mit, wie hieß dieses Quiz-Duell? Er hat mit Quiz-Duell diese Idee gehabt und dann ist das total gescheitert, aber man hat dann halt einfach wieder gemerkt, wir im Fernsehen, wir könnten viel mutiger sein, wir könnten auch einfach mal Live-Sendungen machen und könnten da viel mehr Mut beweisen, ohne mal alles so detailgetreu durchzuplanen und dann, ich kann es gar nicht beschreiben, wie die da über das ganze Thema so gesprochen haben, wie sie sich das vorstellen, wie sie die Leute auf dem Sofa einbinden können. Ja, nicht so viel, weil die Leute wollen sich auch zurücklehnen. Die wollen ja kein Videospiel spielen, aber auch nicht zu wenig. Denn den Menschen ist es sehr, sehr wichtig, dass die mit einbezogen werden. Dann denke ich mir, halt die Fresse! Halt die Fresse! Ich saß noch nie bei House of Cards oder Breaking Bad und habe mir so gedacht, Mensch, dass die mich hier nicht irgendwie mit Twitter einbinden oder dass ich mal bei einer Umfrage halt doch's Maul, produziert doch einfach guten Content und geht doch nicht immer mit der Denkweise ran, dass die Leute es nicht zu schätzen wüssten, was ihr da macht. Ihr produziert durch die Bank nur Scheiße. Nur Rotz kommt im Deutschen. Es gibt nicht eine qualitativ hochwertige deutsche Produktion und es gibt genug Kohle, um wenigstens ansatzweise was zu bringen. Da sagt er, ja, die Halbwertszeit von Fernsehproduktion, deutschen Fernsehproduktion sind höchstens noch 5 Jahre. Dann verliert der Zuschauer das Interesse. Sowas wie bei Wetten, das gibt's nie wieder. Das ist Schwachsinn. Wenn was gut ist, gucken's die Leute. Und dann gucken die das auf 35 Jahre, wenn es 35 Jahre lang gut ist. Aber es kommt nur Scheiße. Nur Dreck durch die Bank. Immer dieselben Fickfressen im Fernsehen, die irgendwo eingeladen werden. Seit 20 Jahren sehe ich den fetten Elton und ich weiß bis heute nicht, warum der im Fernsehen ist. Ich weiß es einfach nicht. Der ist weder lustig, der kann nix. Und dann wundern die sich tatsächlich, dass ihre Sendungen nicht ziehen. So, dann erzählen sie, was das für ein toller Erfolg war. Beim letzten Quizduell hätten 14 Millionen Deutsche zugeguckt. So, habe ich das mal mir weiter angehört und so. Und später sagen sie, ja, es waren halt leider nur 500.000 unter 36 oder so. Da habe ich mir gedacht, die merken es noch nicht mal, was ist, dass da vielleicht ein Problem vorherrschen könnte. Ja, also, ich reg mich da völlig umsonst auf. Aber wenn ich immer diese Sichtweise höre von sogenannten Experten, wie das mit dem Internet da draußen ist. Weißt du, so, dass, also... Die verstehen einfach nicht, dass es nicht daran liegt, dass es ein Internet gibt. Er hat auch gesagt, wenn ich früher ein Internet hätte, sagt Jörg Pilawa, ein Internet, wenn ich früher ein Internet und eine Xbox hätte, hätte ich mich auch nicht mal mit meinen Eltern hingesetzt und hätte Joachim Kohlenkamp geguckt oder so. Denk mir, Alter, ein Internet, du bist so dumm. Egal. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich mir denken, ich rede gerade mit Sascha Lobo. Das gibt's doch gar nicht. Es ist so. Ich habe mir einen Irokesen unten rum schon gefärbt. Hast du schon? Da möchte ich aber bitte Jakob Augstein sein. Der steht oder jetzt schon. Also wenn wir jetzt hier wirklich so ein elitäres Aristokraten-Quiz machen, dann bist du ab jetzt, das sollten wir sowieso machen. Ab jetzt sind wir immer Rollen. Du bist Sascha Lobo und ich bin Sibylle Berg. Ja, nee. Du bist der Augstein. Jakob Augstein. Ja, du bist absolut der Augstein, das finde ich gut. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass du deine Kippa tragen solltest. Einfach nur so. Eine Kippa, aber die Föhnfrise finde ich so schön von ihm. Ja, naja, dann darfst du ja abnehmen. Dann mal. Nee, aber um zurückzukommen zu diesem YouTube-Penner, habe ich mir so gedacht, wenn ich. Sagt man aber nicht als Sascha Lobo. Wenn ich oder wir, ist scheißegal, uns, wenn wir die Zeit, die wir jetzt in Podcasting investieren, in eine 5 Minuten wöchentliche YouTube-Sendung investieren würden. Und keine Sorge, ich habe darauf keinen Bock, weil das ist mir alles viel zu, ja, das ist mir zu wenig Content und wie gesagt, der Aufwand ist so groß, wie wenn du 8 Podcasts produzierst. Ja. Das kann doch echt nicht sein, dass das so die Leute sind, die 250.000 Klicks generieren. Und dann dachte ich an so Typen wie das Sorbet oder wie heißt der Vogel da bei YouTube? Was ist das, Sorbet? Wie hieß denn der nochmal? Von dem habe ich mir irgendwie ein Video angeguckt, da wollte ich wissen, wie Formel 1 2015 ist. Wie der Sorbut oder irgendwie so, wie heißt denn der? Der Sorbut? Sorbut. Stange meinst du? Wie? Stange. Mit dem Bart ab, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ich habe das Vorschau-Video für die News gesehen. Ich frag dich das, glaube ich, jede Woche. Ich glaube, gefühlt frage ich es dich aber. Der Sorbus! Jetzt habe ich, Entschuldigung. Wie heißt der? Der Sorbus. Du musst dir so ein Video angucken, der labert wie ein Geistesgestörter und hat hunderttausende von Klicks auf den. Sorbus. Der Sorbus. Aber jetzt mal kurze Zwischenfrage. Warum, also, wenn der Stange mal die News macht, dann mach doch einfach die News. Und also ich denke da wirklich, also macht er gleich den Cicero, kriegt er gleich einen Hirnschlag oder was? Was ist denn da los bei dem Jungen? Der versucht krampfhaft lustig zu sein. Aber das will doch, verlangt doch keiner bei den News. Nee, verlangt keiner. Aber ich habe dir schon mal gesagt, wenn du bei IGN diese Typen siehst, die da Videos machen, erkennst du sofort, dass das sind so Typen, die einfach ganz oft ganz weit außen standen, so früher. Ja. Glaube ich einfach. Und die haben aber mehr zu bieten. Verstehst du, wie ich das meine? Also die sind wenigstens unterhaltsam. Sehen zwar aus wie so typische Kellerkinder, aber sind unterhaltsam. Und der Stange, bei dem ist halt nichts von diesen beiden Dingen irgendwie zu finden. Also weder ein gewisses optisches Schmankerl noch so von seinem Funny-Grad, würde ich mal sagen. 323.000 Abonnenten hat der Sorbus. Der Sorbus. Also ich kenne den nicht. Ja, weil du kennst ja auch noch nicht mal Sophisticated. Ich kenne noch nicht mal Sophisticated, nee, aber dafür kenne ich Georg Dietz und Sascha Lobo. Aber was gucke ich mir denn jetzt mal an vom Sorbus? Gibt's da irgendwie? Du kannst gleich dieses erste Quantum Break Video eigentlich anklicken. Das Part 9 oder welches? Ist scheißegal, weil allein die Begrüßung, also das reicht schon voll und ganz. Ich gucke mir hier einfach das Video an, was da promotet wird, ja? Nee, mach mal lieber so ein Gameplay-Video. Ich versuche mal nebenbei mir kurz hier so ein Audio-File runterzuziehen. Damit ich mache mal direkt das letzte an. Ja, welches denn jetzt? Folge 9. Folge 9, genau. Das habe ich mir jetzt gerade runtergeholt. Ja. Und schiebe es jetzt in den Kassettenrekorder. So, hören wir mal rein. Was geht ab, liebe Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Boah, ist ja cool. Wir machen weiter. Ja, genau. Beim letzten Mal gab es einen plötzlichen Cut, wundert euch also dann nicht. Quantum Break, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ihr habt nichts verpasst. Wir sind ja immer noch an der gleichen Stelle stehen geblieben. Das Coole war bei Formel 1, eigentlich musstet ihr das Formel 1, aber das dauert zu lang, muss er seine Scheiße da so eingeben, Namen und was der Kuckuck halt aus dem Land da kommt und so. Und dann sitzt er da echt so davor, was steht da unten, will das vorlesen? Ja, wie nenne ich mich denn? Der Sorbus. The real one. Dann haben wir schon gedacht, Alter. Der ist ja cool. Kann doch überhaupt nicht wahr sein. Und dann so, ja, Nationalität, da möchte ich eigentlich gar nichts sein. Ich kann es nicht. Was ist jetzt los? Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sowas nur einen Klick generieren kann. Und darauf wollte ich hinaus. Ja. Wenn ich diese Zeit, selbst wenn es Patrick Storch machen würde, Peace. Ey, nichts gegen Patrick Storch. Nee, der sich einfach mal so ein bisschen Zeit nimmt, müsste doch auf diesem Niveau irgendwas rauswichsen können. Das ist für mich einfach nur ein Wunder, dass es da so. Also weißt du, wenn ich so einen Kronk höre, verstehe ich, was die Leute daran gut finden. Weißt du, ich verstehe wenigstens bei so einem Typen wie diesem Kronk, verstehe ich, was daran unterhaltsam ist. Aber es gibt ja noch so viele Sorbusse da draußen. Sorbets. Sorbusse, glaube ich. Sorbusse. Mehrzahl von Sorbus ist Sorbet. Jetzt bin ich hier gerade beim Formel 1. Ja, das kannst du dir aber nicht alles angucken. Das ist mal ganz nice. Das kannst du dir nicht alles angucken. Das würde jetzt hier... So, aber ich bin gespannt, das ist ja schon mal ganz nice hier. Eine Runde rückwärts und jetzt geht es gleich wieder. Vielleicht ist das der Kirmes-Kevin. Ich war wirklich erschrocken. Mir fiel nichts mehr ein dazu. Also, wie gesagt, alles hier, Dagi B und so, kann ich alles verstehen. Da denken sich viele, oh, die mal ficken und so. Kann ich alles nachvollziehen. Aber so ein Vogel kann ich überhaupt nicht verstehen. Und auch dieser sophisticated Typ da nicht, der sich da hinsetzt jede Woche und ein anderthalbseitiges Skript schreibt und seine Power-Punchline ist, dass die Tornados, die nach Syrien geschickt werden, eigentlich doch eine Klimagipfelmeldung sein müssten. Das war aber ein Bombengag. Mal gut, dass er sich den vorher auch noch rausgeschrieben hat. Ja, noch so ein super Afghanistan-Gag. Oh, die sind immer gut, ja. Ich bringe das natürlich jetzt nicht so geil rüber wie er, ist klar. Aber es war sinngemäß so, dass viele Afghanen, denen geht's jetzt so gut, dass sie jetzt auch in Urlaub fahren mit Jochen Schweizer und der bietet eine Überfahrt auf dem Mittelfähr mit kleinen Booten an. Habe ich mir gedacht, das ist natürlich, also muss das man schon ganz mal. Das ist ein mutiger Gag, du. Das ist ein ganz schön mutiger Gag, muss ich sagen. Da traut er sich was. Und da hat er natürlich recht, sowas fällt einem nicht gleich ein. Nein. Da muss man sich einfach auch mal 1,5 Wochen hinsetzen und sowas sich aus den Rippen saugen. Ja, aber vielleicht verstehen wir die Gags auch einfach nicht. Das ist so eine Metaebene, die ist ganz weit weg. Das ist leider so. Chris, du machst einen Witz, aber es ist wirklich so. Uns fehlt da viel. Anders kann ich es nicht sagen. Uns fehlt da viel. So muss man es einfach sagen. Ja, hast du John Cena bei Jimmy Fallon gesehen? Nee, absichtlich habe ich diese Geschichte ausgelassen, weil ich wirklich mittlerweile so einen richtigen Hass auf dieses ganze Wrestling-Thema entwickle. Ja, aber gut, dass er nicht einmal was gedroppt hat, sondern nur seine neue Reality-Show erwähnt hat, wo ich mir auch dachte, so eine Woche vor WrestleMania, könnte man es ja mal erwähnen. Nö, hat er einfach nicht gemacht. Ja. Das fand ich ganz cool. Aber dieser John Cena, sobald der außerhalb von diesem Affenzirkus ist, ist der finde ich ja brillant. Ich fand den auch bei Trainwreck, fand ich ihn auch am besten. Also LeBron James und John Cena haben die Show gestohlen. Ich fand die beiden phänomenal. Habe ich nicht gesehen, aber muss mal gucken. John Cena ist für mich halt schon optisch das ist für mich so ein Letdown, den einfach nur zu sehen. Weil der sieht halt aus wie so ein typischer... Weißt du, wie so ein typischer Bodybuilder, der halt ständig in der Muckibude steht und dieses Klischee bedient, und es ist nicht so, das weiß ich selber, dass er nichts in der Birne hätte. Hat er natürlich. Das ist wirklich nicht so. Nee, ist gar keine Frage, ich habe mich ja lange genug mit diesem Thema beschäftigt, ich weiß es. Aber ich habe auch gar keinen Bock mehr auf diesen Typen. Ich meine, 4-5 Jahre meines Lebens hat der beherrscht, kann man was schon sagen. Das war, glaube ich, ein paar mehr. Nee, also wo er so wirklich dann so richtig beherrscht hat, durch Podcasting und so, war schon 4-5 Jahre. Okay. Aber wo Fitnessstudio, gestern habe ich mich eingeschrieben in die Bude. Ja. Gestern habe ich meinen Vertrag abgeschlossen und dann muss ich hier nochmal ein paar Highlights droppen. Also das erste Highlight hätte ich ja fast vergessen. Das erste Highlight war so, ich war 5 Minuten zu früh da. Ja, über 5 Minuten warst du zu früh da? 5 Minuten zu früh. Ach so. Und dann bin ich da so reingelaufen wieder und zwar immer noch Baustelle und es sind halt so 2 runde Tische mit jeweils 4 Stühlen und die waren alle besetzt. Und dann bin ich erstmal da vorne so rumgestanden, 15, 20 Meter weg vom Geschehen, kann man sagen, und hab gedacht, boah, hier habe ich noch einen kleinen Knatterpups drinne, aber einen leisen. Also das war so ein typisches Gefühl, wie so ein Düftchen einfach mal kurz so. Und auch völlig unangestrengt wollte ich den einfach so rausfliegen lassen. Also wirklich so gefühlt habe ich die Tür geöffnet. Du wolltest ihn in die Freiheit entflattern lassen. Ja, ich habe gefühlt die Tür geöffnet, so geh raus spielen. Und kennst du das, wenn du kacken warst? Und dein Arsch hinten noch so ein bisschen flatterig ist. Und dann musst du pupsen. Dann donnert da ja, also das ist ja eine Vibration, die da entsteht. Wahnsinn. Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit Bienen durcheinander bringen kann durch die Vibration. Das ist und im Prinzip dein eigener Butterfly-Effekt. Wenn du in Schwebingen einen abknatterst, dann wird in Peking wird aber ein Hochhaus einstürzen. Das nicht nur da. Und so ein Ding habe ich dann auf einmal, ist mir da rausgedüst. Aber es war halt unaufhaltsam, weil ich halt mich so entspannt habe. Ich dachte, ja, das wird so ein so. Und dann knüppelt das Ding da raus. Ja. Und es muss jeder gehört haben. Es ist unmöglich, dass, also das kann man ja einschätzen. Es ist einfach. Ja, aber naja, es gibt ja solche und solche. War es eher so ein tosendes Geräusch oder eher so ein ulkiger? Ich versuch's mal nachzustellen. Warte mal. Es kann sein, dass ich mehrere Versuche brauche. warte mal. Nee, sowas nicht. Warte mal. Ich versuche mal das Klassische mit ins Arschloch. Mach's einfach mal direkt mit dem Arschloch. Also, warte mal, es könnte sogar klappen. Warte mal. Ich versuch's jetzt. So war's nicht. Nee, es war ein bisschen dumpfer. Es war. Nee, das war's auch nicht. Ja. Also eher so. Also so ein doch ein tosendes Geräusch. So eher. Ja, eher so, nicht ganz so extrem. So. So, ja, genau, wie so ein Fotzenfurz. So. Ja. So ungefähr. Ja. Und das muss. Selbst der am letzten Ende dieses Raumes stand, muss ja. diesen Furz, es ist unmöglich, diesen Pups nicht gehört zu haben. Und dann war er aber auch eindeutig von dir zu lokalisieren? Ja, es stand ja nur ich da. Also die anderen waren ja relativ nah beieinander. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Leute zu mir geguckt haben, weil ich habe sofort auf den Boden geguckt und habe mit meinem Fuß auf den Boden so rumgemacht. So als ob, Mensch, das macht aber hier komische Geräusche. kurze Zeit später, so 10 Sekunden später oder 15 Sekunden später, ruft dann eine der Trainerinnen rüber, hey, du kannst ruhig herkommen, wir machen hier noch Platz. Und das war das weißt du, wenn das einfach so 5 Minuten her dann gewesen wäre. Ja. Aber dann so direkt dahin zu latschen, noch mit dem Duft im Schlüpper, das war wirklich, also es hat nicht gestunken, aber du weißt, wie ich es meine. Nee, weiß ich, ja. Meine Furze stinken nämlich nie. Also das ist wirklich bewundernswert, wie ich da so eine Duftverbreitung einfach verhindere. Dann bin ich dahin und dann wurde es wirklich spektakulär. Dann ging das los. Also das ist wieder ganz schwer zu beschreiben. Es saß eine Alte da, ich würde mal sagen so 35, 36. Mhm. Die hatte so eine... Bekanntes Alter momentan bei dir. Ja, hatte so eine komische Brille auf, sah total abgeranzt aus und hatte so einen toten Körper. Das hat man durch die Kleidung gesehen, dass da nichts mehr war an Körper. Alles nur noch hängend. Und die wurde als erstes gefragt, warst du mal im Fitnessstudio? Ja, vor 10 Jahren. Und da habe ich mir gedacht, dann warst du nicht im Fitnessstudio. Vor 10 Jahren gilt nämlich nicht mehr. Dann kommt der Nächste, ja, der war so ganz, das war so ein etwas Jüngerer, der war auch sehr aufregend und wurde bei jeder Frage ganz rot. Bei jeder Frage wurde der knallerot. Das ist auch egal, was der dann gesagt hat. Aber dann kam mein Highlight, mein neuer Lieblingskunde grundsätzlich für alles. Er saß da mit seinem ganze Zeit mit seinem Handy in der Hand und hat getextet, die ganze Zeit. Mhm. Und wenn er angesprochen wurde, hat er auch immer so erstmal gar nicht reagiert. Und dann hat er nur kurz so hochgeguckt von seinem Handy zu der Frau. Was? Und dann sagt sie, ja, wie hast du schon Erfahrung mit Training? Was nochmal? Ja, hast du schon Erfahrung? Hast du schon mal trainiert? Ja, sagt er denn. Pass auf. Ja, ich bin Trainer. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann wäre es ein Bombengag gewesen. Aber da sitzt halt so ein Typ. Sah der auch so aus so wie eine Maschine? Der sah aus wie ein Osteuropäer, der gerne einen geilen Körper haben würde. Also sprich, die Kleidung war so ausgewählt, Jogginghose, so ein Kapuzenpulli mit so einer riesen Kapuze. Wie soll ich das sonst beschreiben? Der hat so einen schon sportlichen Eindruck gemacht, aber man konnte halt erkennen, dass nicht viel dahinter ist. So. Also der war nicht fett oder irgendwas, aber sah jetzt auch nicht aus, als ob er riesen Muskeln hätte oder irgendwas. Ja. Ja, also damit ging es halt schon los. Dann hat er zwischendrin, das kann ich schon mal vorwegnehmen, noch telefoniert, klingelt das Telefon und so telefoniert. Und ich glaube, noch nicht mal so drei Sätze in der Konversation sagt er so, gib mir mal den sofort geduzt. Ich meine, es ist in Ordnung. Es war schon so dieses Klima, dass man sich duzte. Aber trotzdem war es ein bisschen merkwürdig, wie er das gesagt hat. Es war auf jeden Fall das Duz-Klima. Ja, er sagte halt nur so, gib mir mal den Vertrag her, ich gucke mir das jetzt mal an. So. Dann hat die ihm den Vertrag gegeben und der fängt den an durchzulesen und währenddem wir uns unterhalten haben, hat er halt einfach immer direkt reingesabbelt und so gesagt, wie viele Spinningräder habt ihr hier? Spinningräder. Wer Spinning, hat er gesagt. Als Trainer weiß man das ja. Und sagt, dann die Alte, die da durch das Gespräch geführt hat, das ist ja auch nochmal ein Highlight für sich, sagt sie so, drei? Oder vier? Dann sagt er so, ja, das gibt's doch gar nicht. Wie sind's denn ungefähr? Warte mal, dann ruft sie ihre Kollegin, dann sagt die, ja, da steht doch ein Buch drin. Dann kommt sie mit so einem Ordner, gucken sie, da sind jetzt gar keine Spinningräder drin, aber die kommen auf jeden Fall zwei Stück. Und dann sagt er so, zwei sind schon ein bisschen wenig. Hast du da mindestens 15? Nee, es 20. gibt keine Kurse da, da gibt's keine Kurse. Auch bei uns stehen frei, also mindestens. Ja, ich würde lieber mal, auf ein Spinningrad draufsetzen. Also 15 Räder stehen da bestimmt. Also, ja, Räder, aber keine Spinning. Spinning, doch. Okay, da sind es halt dann nur zwei oder drei, vier oder gar keine. Das ist zu wenig. Das wusste keiner. Ist doch wurscht, musst du doch in Relation setzen. Du weißt ja nicht, wie viele Gäste dann da letzten Endes sind. Also, weißt du, vielleicht ist dein Studio einfach auch größer. Kann ja auch sein, wa? Dass bei dir einfach mehr Kunden sind. Könnte das sein, Chris? Nein. Gut, dann gehen wir davon aus, dass es so wenig sind. Aber das war dann erstmal wieder lustig von dieser Frau, dass die wirklich, also das ist sowas, das muss man doch wissen. Ich meine, darum geht's doch. Welche Fragen sollen denn potenzielle Kunden sonst stellen? Die natürlich fragen die, was für Geräte gibt's da? Ja. Und weiß der Kuckuck, wie lange haben sie offen? So, dann fängt und automatisch, wenn du dich damit auseinandersetzt, was für Geräte du hast, weißt du in der Regel auch, wie viele Geräte du hast. Weil das wird die hat doch einen Plan. Die hat uns noch einen Plan gezeigt und gezeigt, da sind die Sachen und da sind die Sachen. Also es muss ja irgendwie schon ein bisschen ausgeklügelt worden sein. Aber dann fand ich es auch noch lustig, als sie angefangen hat, von dieser Rüttelmaschine zu erzählen. Also diese, kennst du bestimmt hier diese rumrüttelt und dadurch verlierst du dann wohl eher Fett oder weißt du, Kuckuck. Und sagte so, ja, das ist nämlich auch super fürs wie hat es gesagt? Bindehautgewebe. Bindehautgewebe. Da haben wir so gesagt, Alter, ihr sitzt seit zwei Wochen hier und erzählt den Kunden, was es hier gibt. Wie kann das passieren? Das kann einfach nicht passieren. Ich meine, das ist so ein Fehler, der passiert ja beim ersten, beim zweiten Mal von mir. Aber das ist so, die komplette Reputation ist in dem Moment weg. Weißt du, die hat auf die erste Frage keine Antwort gewusst. Auf das zweite, was sie erklärt hat, da hat sie dann, die weiß, dass es Bindegewebe ist, aber trotzdem hat sie Bindehautgewebe gesagt, da war für mich Feierabend. Alles, was die dann immer gesagt hat, achso, genau, und dann auf so Sachen wie die Alte zum Beispiel, die seit 10 Jahren nicht mehr im Fitnessstudio war, hat dann so gesagt, ja, gibt's bei euch keine Kurse? Dann sagt die so, nö, aber ich meine, ich habe früher auch immer gedacht, Kurse wären total wichtig, aber mittlerweile mache ich gar keine mehr. Dann denke ich mir so, darum geht's doch gar nicht. Das ist doch eine Scheißantwort. Was die richtige, das nach einem Mal da sein, oder ich war ja zweimal da, aber trotzdem wäre die richtige Antwort gewesen, wir machen keine klassischen Kurse, sondern wir haben hier, die haben da so einen Trainingsturm, an dem machen wir immer gezielte Kraftkurse, so, oder Kraftübungskurse oder so. Das wäre die Antwort gewesen. Wenn sie dann gesagt hätte, ja, aber Aerobik oder so gibt's nicht, nö, haben wir nicht. So, aber zu sagen, ja, nee, also Kurse ist eher alles Quatsch. So, weißt du, so dieses. Ist mir aber scheißegal. Ich brauche ja nur die Geräte. Ja, darum geht es aber wirklich nicht. Für mich in dem Moment schon, weil ich meine Informationen ja von der anderen Alten vor einer Woche bekommen habe und damit war ich zufrieden. Die hat zumindest einen legiteren Eindruck auf mich gemacht, als jetzt die sehr zerstreut wirkte und auch auf Fragen meinerseits so. Dann sage ich zu ihr, ja, wie ist denn das im zweiten Jahr? Weil das erste Jahr zahle ich komplett mit einmal und das sind dann irgendwie 318 Euro. Wie ist denn das im zweiten Jahr? Ja, das zweite Jahr, da kostet es dann 26,90 im Monat und dann zahlst du praktisch, wenn du es von vornherein bezahlst, 322 Euro. Dann habe ich gedacht, ja, wie kann denn das sein, dass ich im ersten Jahr 318 bezahle und im zweiten 326 und der Mehrpreis pro Monat sind 7 Euro. Ja. So. Dann sagt sie, ach so, ja, weil beim ersten Mal sind noch eine Anmeldegebühr von 30 Euro dabei. Sag, ja, Ja, also wenn also du dann beim ersten Jahr sind nochmal 30 Euro Anmeldegebühr dabei. Ja, gut. Ja, so. Aber auch. Ja, Moment. Dann sage ich ja, dann komme ich doch immer noch nicht hin mit der Summe. Genau. Ja, und es sind 30 Euro Servicegebühr dabei. Mhm. Dann sagt der andere schon wieder, der in seinem Vertrag vertieft war, ja, für was zahlen wir denn die Servicegebühr? Ja, wieder, gute Frage. Genau, und dann sagt so, ja, dafür, dass wir hier rumlaufen und dann den Leuten so sagen, was, wie sie trainieren können. Und ich, natürlich hätte ich jetzt sagen können, ja, für was zahle ich die anderen 20 Euro dann? Ja, so, ja, ja, ja. Aber ja, hab mir gedacht, ey, komm, es ist in jedem Fitnessstudio der gleiche Scheiß. Also von daher, ich gebe einen Fick drauf und zahle. Wie gesagt, ich will nur diese Geräte benutzen. Ich möchte von der nie wieder was Ruhe, hören. Und Ruhe vor allen Dingen haben vor diesen Menschen. Ich würde 30 Euro zahlen. Geil wäre natürlich die Antwort gewesen, sie zahlen 30 Euro Servicegebühr, damit wir die Fresse halten und sie nicht belästigen. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Genau. Ja, die anderen drei wollten dann keinen neuen Vertrag, weil, also einer von dieser Aufgeregte, der immer ganz rot geworden ist, der hat gesagt, achso, das stimmt, das muss ich auch noch erzählen. Dann sagt, also, ich bin so aufgeregt. Muss dir vorstellen, dieses Fitnessstudio ist in einem Gebäudekomplex, das dem Kaufland gehört, also diese große Einkaufskette. Und da ist natürlich ein dementsprechend riesengroßes Parkhaus mit dabei. Dann habe ich gefragt, ja, wie ist denn das mit dem Parken? Ja, ja, nee, parken kannst du hier, du musst einmal 10 Euro bezahlen, also da kriegst du so eine Karte, so eine Leihkarte praktisch so, mit der kannst du halt jeden Tag 2 Stunden umsonst parken. Aber halt nicht hier, sondern in einem Parkhaus, das ist 500 Meter weiter weg. Willst du mich völlig verarschen? Und dann habe ich so gesagt, also das ist halt das Rathaus-Parkhaus da. Dann sage ich so, ja, okay, ist soweit okay, aber 2 Stunden ist echt ein bisschen knapp eigentlich so für Training und Laufen. Und dann so sagte so, ja, nee, also wenn dann die 2 Stunden rum sind, da gibt's bestimmt noch eine Möglichkeit. Ja, gesagt, ja, zahlen. Wie viel kostet denn die Möglichkeit, hätte ich gleich gefragt. So, also ich bin mir sicher, wenn da ein besser geschultes Personal sitzen würde, hätte die darauf auch eine andere Antwort gewusst, aber man muss sich halt auch darüber im Klaren sein. Dass die Fragen kommen, ja. Ja, nee, vor allen Dingen, du gehst in ein 20-Euro-Fitnessstudio. Ich meine, das ist genau das, was der Tobi ja sagt. Er zahlt die 80 Euro nicht, weil er sich da irgendwie drauf einwichst, dass er das zahlen kann, sondern weil er halt da genau sowas nicht hat. Ja. Und das muss dir halt das wert sein. Ich zahle halt jetzt so viel im Jahr wie der Tobi in 2 Monaten oder in 3. Ja, ja. Das muss einem halt klar sein. Und auf was ich hinaus wollte jetzt, dann der Aufgeregte fragte dann so, ja, ich würde immer mit dem Fahrrad kommen. Wo kann man denn das Fahrrad hier abstellen? Ich hab mir gedacht, nee, oder? Also es muss doch mal, wie kann man denn sowas nicht in einer Vorbesprechung mit den Leuten besprechen? Nein, pass mal auf. Sie wusste nicht. Richtig, Punkt A, natürlich, warum kann man das nicht in dem Meeting vorher besprechen, aber Punkt B, wie dumm muss man sein, da nicht eine schlagfertige Antwort drauf zu haben? Ja, aber sie wusste keine. Dann sagte so, ja, da denke ich mal, werden bestimmt noch. Und dann habe ich so gedacht, es war wirklich gut gemeint von mir. Dann habe ich so gesagt, ja, ich meine, da unten ist ja ein Kaufland, da gibt es ja einige Fahrradständer. Dann sagt er gleich, ja, da gibt's aber nur 10. Dann habe ich mir gedacht, nee. 10? Ja, da gibt's nur 10 Fahrradständer. Angeblich, weiß ich nicht. Dann habe ich mir so gedacht, ja, ist okay. Also das heißt praktisch jeder, der mit dem Fahrrad kommt, wird auf keinen Fall eine Möglichkeit finden, sein Fahrrad abzustellen. Das ist wirklich das allergrößte Problem. Und deswegen, also er würde sich melden, sobald das mit dem Fahrrad abstellt. Ohne Scheiß, das war seine Antwort. Und dann habe ich gedacht, das ist so geil hier. Ich werde noch so tolle Geschichten haben, da bin ich mir sicher. Weil natürlich dementsprechend Vollpfosten in so ein Fitnessstudio gehen, weil die nicht die Kohle haben für die richtig geilen Fitnessstudios. Also ich spekuliere darauf, dass da ganz viele Studentinnen hingehen. Weil so ein günstiges Fitnessstudio und Nürtingen ist ja eine Studentenstadt, da ist ja eine FH und da sind ja viele so Studentinnen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Jetzt kommt hier gerade ein Helikopter. Schwarzer? Was hat das zu bedeuten? Ein Schwarzer? Schwarze sind Tarnkappendeutsche, ich hab's dir doch gestern schon gesagt. Jetzt hör mal auf, ey. Das war mir gestern schon zu rassistisch, unsere WhatsApp-Konversation. Aber es war die lustigste WhatsApp-Konversation, die ich jemals hatte. Ich habe so gelacht und Lilly hat sich nur gedacht, was? Jetzt spinnt er ja völlig. Ja, zu Recht. Ja. Aber das, also dieses Fitnessstudio wird mir, glaube ich, noch richtig Freude bereiten. Achso, das muss man auch noch mal kurz sagen. Das fällt mir jetzt auch noch eins. Das ist alles so on the fly. Ich krieg dann so ein Tütchen von Clever Fit, da war dann alles drinne. Mein Starterpaket bestehend aus einer billigen Plastikflasche, aus so einem Lineard, wo ich meinen Schlüssel ran machen kann. Mhm. Weiß nicht, wer das noch macht 2016, aber ist egal. Und 2 DIN A4 Blätter, auf denen stand, dass ich jetzt hiermit aufgeklärt werde, wie das mit den Solarien ist. Also ich habe Mein Starterpaket war überraschenderweise ganz gut. Ein gutes, großes Handtuch. Nee, das gab's und, nicht. Das gab's bei mir nicht. Und einen wirklich netten Rucksack. Also nee. Und da gab's dann auch so ein Lennart und Sticker und Flasche. Ja, so ein Scheiß habe ich auch gekriegt. Aufkleber und so eine Trinkflasche, aber gegen die habe ich auch nichts auszusetzen. Aber dieses Handtuch ist schon mal gut und der Rucki ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich finde bei CleverFit die Farben auch, das sind, man sieht es ja auch oft bei Logos, die ich so entwerfe, schwarz, weiß, geht rot. Drauf. Das sind eigentlich Logos, die gefallen mir. Und diese Aufmachung, dieser Stil, den die so auf ihren Merchandise-Sachen haben, finde ich eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. Ich finde auch die Schriftart und so, die sie für ihr Logo wählen, finde ich auch alles nicht schlecht. Oh. Aber jetzt kommt's, der Name, den finde ich schon so fürchterlich. Ja. Also CleverFit. Was findest du schlimmer, CleverFit oder FitX? CleverFit. Weißt du, ich finde beide scheiße. Da frage ich mich wirklich immer, wer auf solche Namen kommt. Aber ich finde mein Design ein bisschen schöner. Dieses Orange-Schwarze finde ich ein bisschen besser. Das sieht bei euch so ein bisschen aus wie Radioantenne. So, ja, ich bin jetzt gerade auch auf der Seite, aber so sieht's jetzt eigentlich auf dem... Wer ist vorne drauf? Wer ist das Poster-Child von CleverFit? Ralf Hollywood Möller. Ach so, ich dachte, das ist... wie hieß der nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Mickey Rook. Ralf Möller. Wen hat Mickey Rook gespielt? Mickey Rook, den haben sie so geschminkt, dass er aussieht wie Ralf Möller. Das war die erste Rolle, die halt der Ralf Möller so spielen können. Wie hieß denn Mickey der Film? Rook spielt mal die Lebensgeschichte von Ralf Möller nach. Wie hat denn der Film geheißen hier mit Mickey Rook? Sin City! Also Sin kannst du mir sagen, was du willst. Der Typ von Sin City, der sieht eins zu eins aus wie Ralf Möller und die nehmen Mickey Rook und schminken den wie Ralf Möller. Ja. Das ist. Ich sehe hier gerade aber das Starterpack und da hast du nicht die Cap, das Handtuch und die Tasche gekriegt? Nee, habe ich nicht gekriegt. Das, nee, echt nicht, da wird aber hier propagiert. Aber hier ist es, glaube ich, ich habe es jetzt hier nicht durchgelesen, aber ich gehe davon aus, dass das hier nicht das All-Inclusive-Paket ist für 19,90. 19,90 pro Monat? Ja, aber das ist nicht All-Inclusive. Aber du kriegst wenigstens Rookie dazu. Und so eine schöne Tasche. Ich drauf. Ich gehe bestimmt nicht mit der Tasche da durchs Land. Aber wenn es umsonst ist, möchte ich das haben. Na, nee, da können sie sich in den Arsch stecken. Ich sehe übrigens auch, gibt's auch in Hannover. Schön. Okay. Ich kann sogar in Hannover trainieren. Man darf nämlich in jedem CleverFit Studio viermal im Monat trainieren. In jedem anderen als mal. Wie, viermal? Ja, vier. Also du darfst halt in jedem Monat, wenn du jetzt im Urlaub bist, kannst du halt viermal in dieser Stadt in dieses Fitnessstudio gehen. Das. Ich kann nur unlimited in einer anderen Stadt. Du musst halt dann nur deine Marke, die du umhängen hast, diese musst du doch einfach nur dann. Also. Das ist ja schön für dich, aber bei CleverFit geht das nicht. Aber was ich auf der Seite gerade noch sehe. Dein Körper spielt die Hauptrolle. Wer hat's gesagt? Weiß ich nicht. Zitat Ralf Möller. Jetzt guck mal bei Ralf Möller am rechten Bizeps da. Hängt doch so ein Schniepel. CleverFit. Und dann machst du die nächste Seite bei der alten am linken Bizeps. Wer kann denn auf die Idee, da so Waschmarken ranzumachen? Das sieht ja so bescheuert aus. Also ich finde, das sieht aber auch völlig natürlich aus, gerade bei der Frau. Ja, mach mal die dritte Seite, dann das wird immer absurder. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Machen wir mal weiter? Nee, dann kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Aber er sieht ein bisschen aus wie Fabian Johnson, der da mit dem Under Armour-Ding trainiert. Ich dachte, das wäre Lenz von NSYNC. Den kennst du nicht? Nee, zu jung. Das gibt's ja gar nicht. Aber wenn du mal aufs Fünfte gehst, die ganz rechts, da muss man sagen, also wenn ich die mal treffen würde. Ja, da kann man nichts sagen. Lieber Kokoschinski. Aber dieses Rot, was du da oben in der Leiste siehst, das dominiert eigentlich die Werbe. Das ist schon okay. Also, da kann man jetzt nichts sagen. Aber ich werde berichten. Ich könnte mir vorstellen, das ist total clever Vibe. Ja. Was war denn jetzt eigentlich los? Nichts. Warte mal, ich habe mir noch irgendwas notiert hier bei Workflow, was ich ansprechen sollte. Philosophie, hier ist die muss ich mir mal kurz durchlesen. Die Clever, wer ist er denn? Ist das Herr Fit? Ist das Herr Clever Fit? Also bei uns heißt der Chef Norman. Habe ich mir auch gedacht, ui. Norman. Der Norman. Winter und Feuer war das, ja. Der Norman, vielleicht verstehst du dich auch ganz gut mit Norman. Ey, die machen alle keinen unsympathischen Eindruck, das muss man mal klipp und klar sagen. Ja, also natürlich. Ich weiß halt, dass es ein gewisses Publikum... Publikum. Ach, hier ist er. Ja, dann lies mal vor, was die so als Philosoph- ich bin jetzt schon hier auf Bildersuche. Ich möchte mal nämlich so ein Studio von innen sehen. Das ist mir jetzt gerade mal wichtig. Ja, die sind völlig unterschiedlich. Das ist und dann mir auch kann schon man gerne Sachen vorlesen. Wenn ich so durch die Welt fahre und sehe Clever Fit Buden, manche sehen so geil aus von außen. Ja. Also das ganze Design des Gebäudes und so, das sieht richtig cool aus. Und dann kommst du bei manchen vorbei, die sind in alten Aldis oder so drin. Also das ist manchmal dann schon... Bin ich nämlich schon bei Google Bildersuche und dann, das schwankt schon, ne? Ja, ja, das ist also... Wie gesagt, neulich war ich in, ich glaube, in Crailsheim. Google mal nach Crailsheim mit AI, Clever Fit. Ich glaube, das war das, das relativ cool von außen aussah. Crailsheim. Clever Fit. Boah, das sieht ja toll aus. Ist das ein Palast? Warte mal, jetzt muss ich das mal groß machen. Und gütiger. Oh, ja, Mensch, genau, das finde ich jetzt. Das ist aber auch super. Fit wäre jetzt clever. Was denn? Ja, nee, ich dachte doch nicht Google über dich. Mal bitte jetzt bei Google Bildersuche Radio FFN. Ist genau dasselbe Logo. Radio FFN. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr ähnlich. Also ne? So von den Farben zumindest. Die Schriftart ist schon noch mal ein bisschen anders. Ja, natürlich. Aber so wie das in Crailsheim aussieht, finde ich es eigentlich nicht schlecht. Und bei uns in Nürtingen wird das Ding ja auch komplett neu geformt, muss man so sagen. Da entsteht ja richtig so ein Fitnesskrieg. Also bei uns wird es jetzt mal Zeit, dass man so ein billiges Ding aufmacht. Mir wurde übrigens dann gleich noch erzählt von einem Bekannten, ja, da kannst du dich schon mal drauf gefasst machen, dass du da eine halbe Stunde auf dem Spind warten musst und so. Sag ich, warum das denn? Ja, warte, dann sag ich, ja, warum das denn? In diesem, da gab es schon noch mal eins so für 29 Euro oder so. Da war es dann so, dass es einfach zu wenige Spins gab für den Ansturm der Gäste und dass dann die Leute wirklich eine halbe Stunde vor der Umkleide immer anstehen mussten, bis wieder ein Spind frei war. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, wer ist denn so doof und stellt sich da eine halbe Stunde an? Das Erste, was ich gemacht hätte, wäre meine Tasche da in die Ecke geknallt und hätte halt einfach dann angefangen zu trainieren. Also, weißt du, das wäre mir scheißegal gewesen, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich mal ganz wirklich sagen, auf Clever Fit, denn die Marketingmaschinerie hinter Clever Fit, die ist jetzt schon für mich legendär und sagenumwoben. Denn zu Ostern hatte Clever Fit anscheinend eine tolle, eine wirklich großartige, ausgeklügelte Werbemarketingmaschinerie mit dem Claim. Also man muss sich das Bild vorstellen, da ist ein Nest mit 4 roten Eiern drin und da steht, sei kein Weichei, raus aus dem Nest. Ja, unsere Öffnungszeiten über Ostern. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei Sophisticated auch mal irgendwie nochmal Verwendung findet. Guck mal, schick dir mal die Facebook-Seite von meinem Fitnessstudio. Hier ist der Unterschied, dass die Cleverfit-Leute sich jetzt einfach so aus dem Ärmel schütteln und der Sophisticated-Typ einfach auch ein Dreivierteljahr da erstmal brainstormen musste. Das stimmt. Mit einer Forbes-Marketing-Firma. Auf jeden Fall, gehst du mal auf die Seite hier, auf die Facebook-Seite und dann klickst du mal auf Fotos, dann kann ich dir die ganzen Verrückten nämlich vorstellen. Och, da freue ich mich. Ja, klick mal auf Fotos, da haben sie zum Beispiel ein Foto gepostet, dass sie jetzt schon eine Aufschrift auf ihrer Eingangstür haben. Nein. Ja, haben sie schon. Fotos, da haben wir Fotos. So. Fotos, ja. Und dann siehst du ja da links so ein Bild, links, das dritte von oben links, da stehen so ein paar Mädels an so einem Heimtrainer oder wie man das nennen soll. Was ist denn das dritte von oben links? Was ist denn das für eine Aussage? Das dritte von oben links, stimmt, das ist so Meta, du Arsch. Musst du vorher erstmal durch eine VR-Brille dir anhören. Ja, übrigens VR. Ich glaube, PlayStation VR wird das Eitoy der VR-Brillen. Also Finger weg davon. Jetzt, das kaufe ich eh nicht. Also pass auf, das ist nur ein Bild, da siehst du die Weiber vor so einem Home-Trainer stehen. So drei Mädchen. Also ist das eher unten oder weiter oben? Weiter oben, da kommt die erste Reihe mit 4 Bildern, dann kommt die zweite Reihe mit 4 Bildern und dann die dritte. Ja, das reicht einfach, wenn du die Reihen sagst. Ach so, da sehe ich sie, ja. So, und jetzt kann ich dir sagen... die ganz rechte, Schmuckstücke. Die ganz rechte, das ist die mit dem Bindehautgewebe. Ja, so werde ich sie auch eingeschätzt, ja. So, die da in der Mitte dann, das war die mit mir meine erste Unterhaltung geführt hat. Und die war echt fit. Also die, da täuscht das Bild jetzt auch so ein bisschen, muss man leider sagen. Clever fit war die. Aber die war echt gut. Und dann gibt's, wenn du jetzt weiter runter gehst, also geh mal wieder zurück und dann gehst du in die... Ich muss da kurz was drunter schreiben. 1, 2, 3... Ich muss da kurz was drunter schreiben. Will das meinen Namen aber außen vor? Ich, warte. habe ein schwaches Binde. Du bist doch ein dummes Schwein. Was denn? Gewebe. Komm mal, was mach ich denn da? Ne, gibt's da auch was bei euch? Gibt's da die Spinningräder? Jetzt habe ich seit Jahren nichts mehr bei Facebook geschrieben. Jetzt sag gleich sowas. Schreibt doch mal, haben Sie gestern auch dieses merkwürdige Geräusch gehört? Sagen Sie mal. Hat. Warte mal. Bei haben Sie auch dieses ganz merkwürdige Geräusch gehört? Das kann man mal fragen. Hat bei Ihnen gestern jemand von der Belegschaft so laut gepupt? Oder war das ein Kunde? Hast du? Habe ich. Ich kann ja nichts mehr posten, ich bin ja jetzt Kunde. Ich muss jetzt aufpassen. Auf jeden Fall, wenn du jetzt zurückgehst zu den Bildern, dann gehst du in die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reihe ganz links. Das sind die anderen Trainerinnen. Und da würde ich mal sagen, ist nicht so schade. Da ist was dabei. Ja, also die linke ist sowas, wenn du mal so ein Emo drauf bist, die in der Mitte, hoffe ich, dass die schon 18 ist. Ja, ist er. Und die rechte, ja gut, ja. Also, und dann fällt mir noch was ein, was ich danach erlebt habe. Danach bin ich nämlich ins Kaufland gegangen und da habe ich was erlebt, das habe ich so wirklich auch noch nie in einer Kaufhalle mitbekommen. Vor mir war eine attraktive... Ich möchte, dass da jetzt jemand drauf reagiert. Ja, natürlich wird da jemand drauf reagieren. Ich lese es hier gerade. Christopher Skreb. Sagen Sie mal, hat bei Ihnen gestern jemand von der Belegschaft schon laut gepupt? Oder war das... Oder war das ein Kunde? Oh, warte, da muss ich ein, bin ich sofort direkt vorbereitet und kann hier mal. Also ich bin raus aus dem Fitnessstudio. Aber kannst du wenigstens mal gefällt mir machen. Hab ich schon. Ach so. Bin in Kaufland rein, vor mir, wie gesagt, eine relativ attraktive junge Südeuropäerin, packt aufs Band drauf, 38,95, sag ich jetzt mal, legt 20 Euro hin und macht so eine Geste so, da. Dann sagt die Kassiererin, oh, Olaf hat einen Vogel gesehen am Fenster, dann sagt die Kassiererin so, das reicht aber nixe. Ja. Und dann die zuckt so mit den Schultern und gibt wirklich das billigste Produkt, das sie da in ihrem Einkaufswagen mittlerweile liegen hat, zurück. So, 49 Cent. Und dann ging das so lange, bis sie auf 20 Euro unten war. Hat immer wieder was rausgegeben aus dem Wagen und hat das abziehen lassen. Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass die kein Deutsch konnte. Weißt du, also das ja. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass sie taubstumm war. Ja, sie hat halt nie was gesagt, sondern immer nur so mit dem Kopf genickt oder mit den Händen irgendwas gemacht. Auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr, sehr, sehr schön von der Verkäuferin, die immer gesagt hat, müssen Sie ein bisschen auch immer mit dem Kopf anstrengen? Müssen Sie rechnen? Immer rechnen? Und ich dachte, aber das gibt's doch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt muss ich das alles wegräumen. Ich muss wegräumen. Wissen Sie, ich habe keine Lust dafür. Ich muss alles wegräumen. Müssen Sie mit dem Kopf denken? Also, ich habe echt gedacht, ich bin, also hier in diesem Gebäude ist man offensichtlich Gefangener ganz vieler schlimmer, dummer Menschen. Also anders kann ich es nicht sagen. Oh, der Olaf ist völlig aufgebracht. Er hat einen Vogel gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hängt der da am Fenster in Kampfstellung und beobachtet den Vogel. Und der Vogel macht natürlich einen auf dicke Hose und setzt sich auf dem Nachbarsims. Ja. Du müsstest mal die Katze sehen. Die dreht völlig am Rad. Der fletschte Zähne. Das gibt's ja gar nicht. Ja, also ich merke schon, das ist ein Hort des Grauens ist das eigentlich, da wo ich jetzt in Zukunft ab 22. April dann mein Tanzbein schwingen werde. Ab 22. April, da sind wir gerade in Hamburg. Das? Da gucken wir ein Aladdin-Musical. Nee! Den Aladdin-Musical! Du guckst ein Musical an, sag mal, du bist ja nicht mehr ganz dicht in der Birne. Ja, da muss man durch. Wer kommst du erstmal, mein Alter? Musical. Alter, du bist da nicht mehr ganz dicht in der Birne. Muss ich nochmal sagen. Du kannst doch nicht in ein Musical gehen. Natürlich kann ich das. Magst du Musical? War noch nie in einem. Aber Lilly will rein. Ich hab's dir zu Weihnachten geschenkt. bist ja wahnsinnig. Soll ich hier alleine eine Karte kaufen oder was? Nee, aber dann gehst du halt lieber ins Theater. Ach, Theater. Ja, das finde ich schöner. Ja, ja. Also hey, jetzt guckst du es dir mal an, dann erzählst du, wie es war. Apropos, ich muss dir noch was ansprechen. Ich habe ja die Tage mal so auf WhatsApp in unserer Gruppe nachgefragt, wer eigentlich wann kann. Und da hast du schon so ein bisschen verhalten reagiert. Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, da brauchst du jetzt gar nichts reininterpretieren, habe ich einfach keine Möglichkeit gehabt, da jetzt irgendwas abzuchecken. Das habe ich bis heute noch nicht gemacht, aber sollte kein Problem sein. Was denn? Der Olaf und die Vögel. Es gibt's gar nicht. Macht er schon so Lockrufe? Macht er jetzt nach? Der Olaf die ganze Zeit sitzt er da und macht mit seiner Schnauze so Lockrufe nach. Ja, und dann habe ich mir nämlich wieder gedacht, guck mal, ohne Scheiß, beim Chris mache ich wirklich bis zu diesem Moment, wenn wir da aufeinander zulaufen, Fragezeichen dahinter. Ja, ja. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum. Wenn wir buchen, dann schicke ich dir einen Screenshot, dann kannst du da schon. Selbst dann stelle ich es noch in Frage. Ich weiß nicht, warum. Ich schätze dich immer nur so ein, dass du da irgendwie kurzfristig abspringen könntest. Ja, ja, ja. Aber ich wünsche es mir ja nicht. Also von daher, sei nicht zu streng mit mir, wenn ich so denke. Ja. Ja, dafür, dass ich keine Themen hatte, habe ich heute aber viel erzählt. Du hast wirklich viel erzählt. Du hast heute mal meinen Part eingenommen. Naja, komm, sonst ist es ja eigentlich immer ganz ausgeglichen, oder? Ja, das stimmt. Heute, hast du eigentlich noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich würde vermuten, nein. Nee. Komm, hör mir auf. Ja. Irgendwas hatte ich noch. Siehste. Ich hab's mir nie aufgeschrieben. Was war denn das? Eben wusste ich's auch noch. Mach mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke hier gerade. Ich bin auf eine Seite gestoßen, die mich heute Abend noch beschäftigen könnte. Sag ich mal so, wie es ist. Da hat so eine Frau Bilder gemacht von anderen Frauen. Mhm. Und wir können ja nochmal auf Chattobet gucken, was da so los ist. Und da sage ich mal so, ich schicke dir jetzt mal, du musst eigentlich auch gar nicht weiterblättern. Es reicht direkt so das erste Foto, um eine kleine Rezension deinerseits einzufordern. Oh, ich. Mhm. Ja, da ist man als Mann doch erstmal verblüfft, oder? Die Macht der Weiblichkeit. Hast du das Bild jetzt gesehen? Ja. Und da kannst du so ruhig bleiben, ja? Nicht weiterklicken, da sind nackte Frauen dann. Also jetzt muss ich nochmal sagen, wir waren gestern einkaufen. Warte mal ganz kurz, guck mal Bild 4 an. Also jetzt doch, ja? Ja, Bild 4 muss man sich mal angucken. 2, 3. Ja, Bild 4 ist schön. Jetzt gucke ich doch noch mal kurz durch, ob ich noch ein Bild finde, das ähnlich wie Bild 4 beeindruckend ist. Komm, dann suche ich dir noch zum Schluss das Chattobait-Girl des Tages raus und dann erzähle ich dir noch, was ich gestern gelernt habe. Meine Tochter kommt bald nach Hause. Ich möchte noch nicht in die Situation gebracht werden, dass ich dann irgendwie erklären muss, warum ich mir nackte Männer angucke. Ja. Roger Cicero ist ja auch tot, wa? Pocho Cicero? Pocho Cicero. Aber jetzt hör doch mal zu. Jetzt hör mal zu. Ja. Wir waren gestern im DM. Und da sind wir da so lang gelatscht. Wie hieß das Wort noch? Da hat Lilly mir was gezeigt. Im Regal. Und zwar, kennst du Menstruationstassen? Menstruationstassen? Nee. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ja, ist das so dafür da, dass man es dann trinkt oder was? Ey, ich gebe Menstr ein, da kommt als erstes direkt Menstruationstasse. Ja. Das scheint der neueste heiße Shit zu sein. Das scheint wirklich der neueste heiße Scheiß zu sein. Noch nie was von gehört. Lilly hat davon auch nur vor Monaten mal in irgendeiner Zeitschrift da gelesen, in der Jolie oder was weiß ich. Ach so, die kannst du dir dann unten reinschieben und dann. Genau, die drückst du zusammen und dann knüppelst du die unten rein. Ja, ich sehe es hier gerade auf dem Bild. Oder da sind auch. Bei der Bildersuche sind zwei Mädchen mit dabei, die schwören darauf und da würde ich auch direkt mal nachgucken wollen, sage ich jetzt mal. Frag Mutti heißt die Seite, auf der ich das jetzt gefunden habe. Frag Mutti. Ja, Menstruationstasse. Also finde ich auch einen super Namen. Ja, toll. Absolut. Und war ich schon ein bisschen... Neidisch? Das glaube ich. Wollte ich nur mal fragen, ob du davon schon mal gehört hast, denn ich noch nie. Nee, Menstruationstassen. Sieht aus wie so ein Fingerhut für An irgendwas erinnert mich das. Ja, an mich erinnert das auch an irgendwas. An irgendein Party-Ding irgendwie so. Wie, das sieht so ein bisschen aus wie. Wie so ein Party-Gimmick, ja. Menstruationstassen von Dr. Oetker. Verrückt. Chatrobate, jetzt mache ich es doch auf. Ja, ich bin gerade ein bisschen verstört. Squirt Show. Verbindung wird hergestellt. Oh, die ist ja angezündet. die ist ja angebunden. Ja. Ja, sowas finde ich immer. Die liegt da in so einem Wald. Ja, die ist im Wald. Die liegt da in so einem Wald. Und die hat auch ganz viel Schmiere im Gesicht. Ach, du meinst, dass das jetzt hier ein echter Notfall ist, Chris? Nein, aber wer präferiert denn sowas? Naja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der eine hilflose junge Frau, die gefesselt im Wald liegt, ganz erregend findet. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Menschen. Meinst du nicht? Ja, das mag sein, mich jetzt nicht. Nee, mich auch nicht, aber es ist jetzt nicht so abwegig. Also da habe ich schon schlimmere Sachen im Internet gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte noch irgendwas. Irgendwas ist mir jetzt gerade noch eingefallen bei der Menstruationstaste. Menstruationstaste, ja. Also jetzt fällt mir natürlich noch das altehrwürdige Thema 9.3 ein. Das kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz anzünden, das Thema. Nee, weil ich das so, ich bin da wirklich enttäuscht, weil ich im Laufe der letzten Woche oder am Wochenende wieder umgeschwenkt bin und wieder zurückgeschwenkt zum iPhone, jetzt muss ich mit der Bezeichnung aufpassen, 6S Plus. Mhm. So. Und hab mir so gedacht, ey, komm, du versuchst es noch einmal. Zahlst du den Preis und es wird nicht schlechter sein als das Galaxy, aber es ist halt deutlich teurer. So. Und dann kommt dieses 9.3 Update Problem. Hast du das auch eigentlich? Mhm. Hast du es geupdatet? Ja, ich finde diese Nightshift-Funktion echt ganz, ganz nett. Ansonsten weiß ich jetzt auch gar nicht den Unterschied. Nee, ich habe es nicht geupdatet, mein Telefon, aber ich habe ein paar Freunde, die genau das Problem haben. Und da habe ich mir so gedacht, das ist jetzt eigentlich. Mit den Links oder was? Mit den Links, ja. Und einer, also gerade der Costa, der ja geschäftlich dann auch häufig mal auf so einen Link in einer E-Mail klicken muss, der dreht halt am Rad. Also für den ist es halt wirklich ein großes Problem. Und dann habe ich mir gedacht, das sind genau die Probleme, die mich sonst immer davon abgehalten haben, zu wechseln, also zum Samsung-Telefon zu wechseln. Oder nicht zu Samsung, sondern zu Android zu wechseln. Weil der Pocho ist ja auch, will ja auch wechseln. Ja, ich will immer noch wechseln, aber es ist halt immer noch diese Angst vor dem zweiten Jahr sozusagen. Ja, also das erste Jahr, glaube ich, werde ich mit dem Telefon zufrieden sein, mit dem Galaxy S7 Edge, oder 7S Edge, keine Ahnung, ist völlig Latte. Auf jeden Fall, damit werde ich mit Sicherheit zufrieden sein. Aber das große Problem bei Android ist halt dann oft das zweite Jahr. Aber letzten Endes hat das Problem iTunes ja jetzt dann auch. Ja? Und das enttäuscht mich, weil ich bin eigentlich wirklich ein Liebhaber dieser Marke. Und mein erstes iPhone hatte ich 2009 und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich nur ansatzweise mal darüber ernsthaft nachdenke, mir kein iPhone zu holen und sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass ich mir jetzt ein Android-Telefon hole. Also irgendwas Experimentiertes hätte ich mir vielleicht schon mal irgendwie reingepfiffen. Aber ja, das findest du das nicht auch irgendwie ein bisschen verstörend? Ich meine, du bist ja auch im weitesten Sinne ein Fanboy vom iPhone, ähnlich wie ich. Findest du das nicht auch ein bisschen merkwürdig? Ich finde das schade. Merkwürdig nicht. Ich schon, weil das halt so direkt mit dem Tod von Tim Cook hätte ich schon. Da war Tim Pritloff meinst du? Hab ich direkt. Oder ist der noch gar nicht tot? Prophezeit, dass der dann bald mal stirbt. Mit Steve Jobs so irgendwie zusammenhängt. Gefühlt geht's seitdem bergab. Das wäre natürlich brachialer Einfluss von diesem Mann auf dieses Milliardenunternehmen, dass der da wirklich so den Laden zusammengehalten hat. Oder dass seine Philosophie, die ja nun wirklich auseinandergeht wie sonst was, dass die Telefone immer größer werden, dass das wirklich dann doch der richtige Weg gewesen ist. Und ja, auch die OS ging ja immer nochmal durch sein Auge, ne? Ja, ja, der muss da auch wirklich mit harter Hand regiert haben. Also ja. das muss wohl wirklich, da gab es mal irgendwie so ein Meme auch im Netz, oder irgendjemand hat was vermeintlich total Tolles erfunden und alle waren, ja, ey, das gefällt ihm auf jeden Fall. Und keiner hat sich aber getraut, reinzugehen, ihm die Idee zu unterbreiten sozusagen. Und dann hat sich halt meistens ja, so ein wirklich enger Vertrauter bereit erklärt, da das Geschrei auf sich zu nehmen. So war es dann meistens auch. Einer kam rein, hat gesagt, guck mal hier, mit dem Stift müsste man sein Telefon bedienen können. Ja, ja, ja, genau. Und genau, dann ist genau. Der da völlig ausgeflippt und kurze Zeit später bringt halt Galaxy, Google das Note raus mit dem Stift und es war ja, sag mal, nicht so ein Riesenerfolg. Ja. Und dann, weißt du, so im ersten Moment denkst du, ja, wieso eigentlich nicht mit dem Stift? Weißt du, so, aber er hat gesagt, das ist doch Quatsch. Das ist, also, der er Typ. Er hat auch recht, er hat auch ja, recht. Ja, natürlich hat er recht. Aber das musste auch erstmal so, im Nachhinein kann ich immer sagen, er hat recht. Ja, aber in dem Moment werden die. Ja, aber er hatte öfters recht mit seinen Ideen. Ja, meistens halt. Und da schließt sich für mich halt wieder der Kreis. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so schnell mehr besser werden wird. Also ich glaube, dass sich diese beiden OS und auch die Qualität der Telefone sich immer mehr angleichen wird. Und das wird halt dann so ein Ding sein, dass wenn das neue iPhone kommt Ende des Jahres oder zum Herbst dann wird das halt dann wieder so ein Ticken geiler in der Kamera sein. Und weißt du, Kuckuck, von mir ist noch ein bisschen schneller als das Galaxy S7. Und dann kommt das Galaxy S8. Und dann ist das, weißt du, das nimmt sich. Es sind nicht mehr diese Quantensprünge. Quantensprung ist ja eigentlich Quatsch, weil Quanten ist ja kleiner Sprung. Ja, auf jeden Fall sind es nicht mehr diese großen Weiterentwicklungen, die wir damit erleben werden, sondern nur so kleine Weiterentwicklungen, dass es kaum noch einen Unterschied macht, welches Betriebssystem du eigentlich wählst. Das ist es nämlich genau. Da wird dann höchstens noch die Optik den Unterschied machen. Ja, ansonsten klar. Die Handhabe oder die Usability wird. Und wieder hat der auf dem Boden liegende kein erregtes Glied. Richtig. Das sieht aus, als ob der so eine Menstruationstasse unten dran hat sogar. Das stimmt. Aber die geben sich jetzt aber richtig Mühe. Aber es wirkt ein bisschen gestellt, oder? Wie gestellt? Naja, ich weiß nicht. Also jetzt guck da, siehst du, da guckt er sogar an die Kamera, wenn du sagst, das ist gestellt. Ob es noch läuft. Das ist doch nicht gestellt. Aber so eine gewisse Natürlichkeit muss doch da immer noch zu. Ich kann da stundenlang zugucken, wenn sich zwei Männer in den Hintern pimpern. Ich weiß nicht, was das. Also, das ist nicht so eine erotische Faszination, sondern es ist einfach so. Oh, warte mal. Ich glaube, jetzt kommt die Familie. Mach ich schnell mal weg hier. Natürlich. Also ich sag ja, genau das wäre jetzt super gewesen. Jetzt habe ich gerade das eine Problem gelöst, Chris. Dann kommst du mit sowas. Welches Problem hast du gelöst? Keins. So sieht es nämlich aus. Wir haben schon 8 Uhr. Ja, hast du, das muss ich noch fragen, hast du denn gesehen, dass es jetzt, dein Wunsch wurde erhört? So muss ich sagen. Dass wir Rezepte gekriegt haben? Oh, nee, ohne weiter ins Detail gehen zu wollen, sage ich noch dazu, wurde dein Wunsch erhört. Aha. Und wir sind wieder vollständig im Archiv. Ach so, ja. Das hab ich mitbekommen, ja. Hätte ich mir eine andere Reaktion jetzt erwartet, deinerseits. Ich find's toll, weil immer wenn so eine Folge fehlt, dann denke ich mir, es fehlt auch was in meinem Herzen. Absolut. So. Aber, du stehst da ja nicht drauf, aber für alle, die die kleine Kochschule noch nicht gehört haben, hört euch die mal an. Es ist eine wirklich herausragende Sendung geworden, die möglicherweise so in der Art und Weise noch nie stattgefunden hat. Du kannst ja mal den geneigten Zuhörer jetzt erzählen, was er machen muss, um die kleine Kochschule auf iTunes zu bekommen. Ja, dann geht ihr in eure Podcast-App, wie auch immer sie heißen mag, geht ihr auf Hinzufügen oder auf Suchen. Und dann gebt ihr einfach die kleine Kochschule ein. Kleine Kochschule. Die kleine Kochschule. Boom! Und dann kommt sie auch schon. Und dann abonniert ihr das. Und dann ladet ihr die erste Ausgabe runter. Hört sie noch nicht. Und dann geht ihr nochmal auf iTunes und gebt diesem kleinen, wirklich, dieser zierlichen Pflanze der Podcast-Kunst, gebt dem nochmal 5 Sterne. Da würden wir uns nämlich also Ricky würde sich sehr drüber freuen. Also pass dann, mal auf, wenn es nach mir geht, gebt ihr dem Podcast 1 Stern. Und Scheiß, ich habe kein Problem damit, der erste Podcast zu sein, der nur 1 Sterne-Bewertung hat. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Dafür plädiere ich jetzt hier an der Stelle auch. Geht auf iTunes, ist kein, wirklich jetzt, ich meine das ernst, es ist nicht irgendwie so rumgeblödel. Geht auf iTunes und gebt alle diesem Podcast 1 Stern. Aber schreibt trotzdem eine positive Bewertung dazu. Ja. So, dass wir der erste Podcast sind, der wirklich nur 1 Stern hat. Das würde ich super finden. Und dann, jetzt kommt's, mit der Qualität der Gerichte kann ich mir mehr Sterne erkochen, sozusagen. Das ist mein Aufstieg als iTunes-Sternekoch. Ja. Und irgendwann, ja, so läuft's ja in der Branche oder nicht? So läuft's in der Branche. Und wir haben auch schon das erste Gericht zugespielt bekommen. Und zwar, sollen wir eine Pizza machen? Ja, haben wir vorhin erzählt, Chris. Das war in diesem Podcast übrigens. Ach so, das weiß ich ja nicht, wenn du da... So. Gut, jetzt gehen wir alle nach Hause. Ich habe für dich nochmal wieder einen schönen Daniel Johnston rausgesucht. Speeding Motorcycle. Nee, heute habe ich was ganz Besonderes nochmal ausgekramt. Nichts mit Speedy Motorcycle. Das ist nochmal ein Schmankerl. Anders kann ich es fast nicht sagen. Mhm. Ja, und dann muss man wirklich vielleicht nochmal sagen, dass das ja heute, oh, ich habe jetzt, oh, jetzt schwanke ich zwischen, ich habe eigentlich zwei Titel, die ich gerne spielen wollen würde. Ja. Oh. Rennt doch nicht weg, der rennt doch nicht weg, der zweite. Ja, ist halt die Frage jetzt, welcher mir am wenigsten wegrennt, sozusagen. Willst du Hey Joe auf Russisch hören oder lieber Daniel Johnston? Also Hey Joe auf Russisch ist auch wirklich schön. Es ist verlockend, für dich auch als adektierten Russen. Das muss ich nochmal sagen. Diese Familienfeier am Sonntag, die hat mich final in das osteuropäische Gefüge reingearbeitet. Zu Recht. Und du, da ist was passiert, ganz im Ernst. Aber das wenn es so einer verdient hat, dann du. Das habe ich so, also diese Art und Weise habe ich das noch nicht erlebt. Wir waren 14, 15 Leute und saßen an einer großen Tafel, ne? Ja. War ausgelassene Stimmung, ja. War haben alle miteinander gequatscht, alle gelacht und auf einmal hat die eine, ich weiß nicht, was ist Tante, glaube ich, von Lilly, wurde angesprochen von der anderen Seite diagonal, ob er mal die Wasserflasche rübergeben könnte. Dann hat sie gesagt, kannst du fangen? Da habe ich gedacht, wenn eine Frau wirft, so vor allem so eine viereckige Wolwig-Flasche, so eine 1,5 Liter, also so eine, die größere noch davon, ob das gut geht. Und dann der Rezipient, der Fangende, hat gesagt, ja klar. Ja. Und dann, also man muss wirklich sagen, der Tisch, es waren, glaube ich, mehrere Tische zusammengestellt, war zu geplantet von Essen, mit Gemüseplatten aufgebahrt, mit Lammfleisch, mit Putenschnitzeln, mit Ente, mit Kartoffeln, Soßenbottiche, es hat Millionen Essenssachen, Millionen, wirklich. Und dann hat die Original es gemacht. Sie wollte wohl werfen. Sie hat dann, also sie hat zum Wurf ausgeholt, die Flasche hat so leicht die Hand schon verlassen, hat die Tochter von der Tante, hatte gesagt, das gibt's doch ja nicht, kann die doch nicht wirklich machen, hat reingegriffen in die fliegende Flasche. So. Aber dieses hat der Ballistik des Wurfes nicht, möchte man sagen, positiv zugesprochen. Die Flasche ist ins Rudel gekommen und ist mitten in das Fest mal reingeprescht, diese 1,5 Liter Wasserflasche mit starker Wurfenergie und hat wirklich massive Nahrungsmittel in die Luft geschleudert. Und da habe ich mir gedacht, also das ist ja schön, hier habe ich ja nur gesagt. Also das war wirklich, muss man sagen, das war ein Hallo-Wach-Effekt. Also du bist also, so beeindruckt von dieser Familie. Das ist ja wirklich wie so ein kleines Kind, hörst du dich manchmal an. Aber gut, so finde ich schön, finde ich schön. Und aus dem Grund, finde ich, können wir eigentlich jetzt nur die russische Version von meinem Lieblingsgitarrenlied spielen, nämlich Hey Joe. Und in diesem Sinne, tschüss. Out, out, out, out. Out, out, out, out, wohin? Ah, nur ein bisschen witty, witty, witty. Was sich ergibt, der Tag war anders als die Nordschi. Der Tag war für die Staris, für die Alten. Aber die Nordschi war für mich und meine beiden Rooks und für alle anderen Nerdsatz. Die Nordschi war für uns. Знаю, я то знабігом дранянця. Hey, hey, Joe, hey, Joe. Мені я божалиста, не дрезнаю дитлі. В нас ресторані, красиво торчо. На ночі нас ма проброса. Бізна я бролєм на де друга ля. Можна я прошу, прошу, не пожалуйста, не мене з моя. Тресна я по вулиці. Тресна я дав пистоля. Thank you. unterminiert.